Sie hören das Langenmüller Audiobook Sprechen wir über Preußen, Teil 2 von Joachim Fernau. Gesprochen von Dieter Mann. Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig. Im Februar 1713 starb König Friedrich I. in seinem Schloss in Berlin. Er starb wie nie ein Herrscher vor ihm und nie ein Herrscher nach ihm. Er starb vor Schreck. Die Geschichte liest sich wie eine Moritat. Sie passt zu ihm. Königin Sophie Luise, seine dritte Frau, war allmählich verrückt geworden. Das konnte man an der Seite eines solchen Ehemanns leicht. Aber es war nicht der Grund. Sie litt schon seit Jahren an düsterer Schwermut. Gelegentlich tobte sie auch. Infolgedessen hielt man sie in einem abgelegenen Flügel des Schlosses unter Verschluss. Als eines Tages der König im Lehnstuhl ein kleines Nickerchen machte, schreckte ihn eine grauenhafte Erscheinung, wie es die Chronik nennt, auf. Vor ihm stand eine große, weiße Gestalt mit wirrem, medusenhaften Haar, die nackten, bluttriefenden Arme zum Himmel erhoben und wollte sich auf ihn stürzen. Der König schrie wie am Spieß, Diener eilten herbei, packten, frei von Gespensterfurcht, die Wahnsinnige und beförderten sie wieder dahin, wo sie hingehörte. Sie war ihren Pflegern entwischt, hatte Glastüren eingeschlagen und sich den Weg zu ihrem Gemahl gebahnt. Dort wollte sie ihm sein gottloses Lotterleben vorwerfen, was sie auch tat. So verrückt scheint sie gar nicht gewesen zu sein. Jedenfalls erreichte sie ihr Ziel. Der König gab nach dieser Herzattacke nicht nur das Lotterleben, sondern das Leben ganz allgemein auf. Als sein Sohn Friedrich Wilhelm das Erbe antrat, wäre auch er beinahe vor Schreck umgefallen. Denn in der Staatskasse war kein einziger Pfennig. Da stand er nun mit seinen 112.000 Quadratkilometern Land und 1.600.000 Untertanen und einem Berg von Schulden. Das ganze Heer der silberbetressten Höflinge blickte voller Furcht und Ungewissheit auf den 25-jährigen Mann, der schon als Kronprinz so ganz anders gewesen war als sein Vater. Allen schwante Böses. Tatsächlich flogen sie in hohem Bogen. Es ist merkwürdig, dass Friedrich Wilhelm I., er ist der spätere Soldatenkönig, bei den heutigen Geschichtsschreibern so viel Wohlwollen und Verständnis, ja geradezu Sympathie findet. Freilich, so gesteht man zu, war er kein feinsinniger Mann, auch nicht kultiviert, aber er war der Preuße, die Verkörperung des preußischen Geistes. Das eben war er nicht. Die Quelle des preußischen Geistes war der große Kurfürst gewesen, und die Verkörperung wurde erst Friedrich der Große. Sympathie verdient Friedrich Wilhelm nicht einen Moment. Er war ein unkultivierter, jähzorniger, despotischer Prolet, der bedauerlicherweise einen Körper wie eine Lokomotive hatte. Schon aus seiner Knabenzeit sind lauter Gemeinheiten bekannt. Er schlug in der Wut seine Spielkameraden nieder, darunter den jungen Herzog von Kurland. Er stieß den Hofmeister von Brand hinterrücks eine steinerne Treppe hinab und es war ein Glück, dass der Ärmste sich nicht das Genick brach. »Mein lieber Sohn«, rief die Königin Sophie Charlotte, Vorgängerin der Irren, die das mit angesehen hatte, »was machst du bloß?« Wie Sie sehen, war die Königin die Erfinderin der antiautoritären Erziehung. Sie nannte sich gern die erste preußische Republikanerin. Sie begründete es auch, sie unterhalte sich lieber mit Leibniz als mit einem vertrottelten Grafen. Jetzt wissen wir also, wie man Republikanerin wird. Friedrich Wilhelm I. dankte es seiner Mutter schlecht, so wie es ja auch heutige Belger den Eltern nicht danken können. Er hat einmal in einem der seltenen Augenblicke der Selbsterkenntnis gesagt, seine Mutter sei schuld an seinen Fehlern, sie hätte ihn streng erziehen müssen. Er hatte als Kind alle bösen Eigenschaften, die sich denken lassen. Er war roh und hinterhältig, er war überheblich, er war stinkend faul, er lernte nicht einmal anständig zu schreiben. Als er größer wurde, zeigte er nichts anderem Interesse als an Soldaten und Geld. Hatte er wenigstens Courage? Als junger Mann machte er freiwillig im Gefolge des Herzogs von Marlborough und des Prinzen Eugen einige Schlachten mit, auch jene berühmte von Malplaquet, die 35.000 Tote forderte. Gefiel ihm das? Nein, er war von dem Gemetzel angewidert. Er war, wie er selbst entdeckte, friedliebend. Möglicherweise ist der Grund für seine peinliche Vermeidung von Kriegen ein viel skurrilerer. Ein Krieg hätte ihn in seinem Schalten und Walten gestört. Grob ausgedrückt, ein Krieg wäre höhere Gewalt als er gewesen. Und das wäre nie in seinen Kopf gegangen. Er wollte der alleinige Schrecken sein. Es ist ein bitterböses Urteil, aber wohl ein richtiges. Ich halte Friedrich Wilhelm für einen königlichen Paranoiker und ich glaube, dass das sehr genau zutrifft. Da Sie aber nicht gewillt sein werden, im Lexikon Paranoia nachzuschlagen, muss ich also das Meyersche Lexikon zitieren. Wohlgemerkt, es handelt sich um einen König, den Sie bisher vielleicht sehr anders sahen. Paranoia. Eine Geisteskrankheit, bei der auf falschen Voraussetzungen logisch richtige Gedankensysteme aufgebaut werden. Wie das Denken bleibt auch das ihm folgende Handeln völlig geordnet. Im Gegensatz zu den Wahnvorstellungen bei Schizophrenie erfolgt bei der Paranoia keine Beeinträchtigung der Intelligenz. Vom einfachen Irrtum des Geistesgesunden unterscheidet sich die Verrücktheit der Paranoia dadurch, dass sie Vernunftsgründen kaum zugänglich ist. Aus dem fast immer zugrunde liegenden Größenwahn entwickeln sich nicht selten Tobsuchtsanfälle und Gewalttätigkeiten. Es gab niemanden, wörtlich niemanden unter den 1,5 Millionen Menschen in Preußen, der den König nicht fürchtete. Unbekannte flohen vor ihm, wenn sie ihn auf der Straße sahen. Dann keuchte er ihnen nach, zog ihnen mit dem Stock ein paar über und schrie sie an, »Ihr sollt mich nicht fürchten, ihr sollt mich lieben.« Sein Rechtsempfinden setzte aus, sobald das Recht mit seinen Vorstellungen kollidierte. Die Historiker, die seine Regierung als eine Zeit der Zucht und Ordnung und als sein Verdienst hinstellen, lügen. Die geschichtlichen Quellen stehen jedermann offen. Sie lassen ein anderes Bild entstehen. Ein Menschenleben galt ihm wenig. Nicht, dass er die Leichtfertigkeit und Kälte eines Gewissenlosen gehabt hätte, Gott behüte. Ein Leben galt ihm wenig, sobald er in cholerischer Erregung etwas durchsetzen wollte. Ein Proviantmeister in Memel hatte ein Defizit von 3000 Talern in der Kasse. Das Ministerium meldete es dem König, wobei es hinzufügte, der Mann sei sonst sehr brav und wolle das Defizit durch den Verkauf seines Hauses ausgleichen. Die Antwort Friedrich Wilhelms, »Ich schenke die Schuld, sollen aber aufhängen lassen.« Der Generalfiskal Garbett versuchte, den Geheimenrat Wilke aus dem Amt zu drängen, indem er ihn wegen Steuerunterschlagung anzeigte. Die Prüfung ergab, dass alles in Ordnung war. Lediglich bei der Soldatenwerbung hatte sich der Geheimrat einige Vorteile verschafft. Das Kriminalkollegium wollte ihn mit ehrenvoller Festungshaft von 2 Jahren bestrafen. Der König, wie stets in Wut, änderte den Rechtsspruch und ließ den hochverdienten Mann öffentlich auspeitschen und dann einkerkern. Ein Musketier des sehr beliebten Dönhoffschen Regiments hatte bei einem Einbruch 6.000 Taler gestohlen. Das Militärgericht verurteilte ihn entsprechend den Militärgesetzen zum Tode. Als man das Urteil Friedrich Wilhelm meldete, war der König außer sich, zitierte die Richter herbei, verprügelte die Schurken und sprach den Soldaten frei. Auch in den entferntesten Dörfern lebte man in beständiger Sorge vor ihm. Da es fast keine Kasernen, sondern nur ungenügende Barackenunterkünfte gab, quartierte der König die Soldaten in Privathäusern ein. Dort mussten sie die besten Zimmer bekommen und verpflegt und bedient werden. Sie waren eine Landplage. Dazu kam das unglaubliche Rekrutierungssystem. Die Werber waren gefürchtet wie die Pest. Sie durchstreiften das ganze Land, überschritten auch die Grenzen und suchten nach langen Kerls. Väter und Söhne wurden vom Pflug weg und aus der Werkstatt herausgeholt und nach Berlin transportiert. Wie viele Familien den Ernährer verloren, war dem König egal. War ein Kerl, über 2 Meter groß, so besichtigte Friedrich Wilhelm ihn wie eine seltene Briefmarke. Für einen Iren zahlte er einmal 7.000 Taler, das Dreifache, das seine Krönung gekostet hatte. Der Mann, und tausende wie er, war für sein Leben versorgt. Auf diese Weise soll er sogar 2 Priester versorgt haben. Ich glaube es. Der König war so fromm, wie er rechtsliebend war, nämlich immer, wenn es nicht mit seinen paranoischen Vorstellungen kollidierte. Die Sache mit Gott glaubte er durch ein Gebet und ein gebeugtes Knie schon hinzukriegen. Aber war er nicht, wie angeblich alle Dicken, im Grunde ein Mann, der nur das Gute wollte? Ja. Konnte er nicht auch sehr nett sein? Das ist eine andere Frage. Sie denken an sein Tabakskollegium. In jenem abendlichen Zirkel brauchten die Generäle und Räte, die er einlud, bei seinem Eintritt nicht einmal aufzustehen. Großartig, nicht wahr? Man qualmte, erzählte Witze und lachte dröhnend. Diesem intimen Kreis wurde gelegentlich auch der kleine Kronprinz Friedrich als dressiertes Hündchen vorgeführt. Das Verhältnis Friedrich Wilhelms zu seinem Sohn ist eine Tragödie für sich. Aber noch ist es nicht soweit. Damit ist der erste Teil meines Porträts des Soldatenkönigs beendet. Sprechen wir jetzt von den armen Leuten. Je näher der königlichen Sonne, desto mehr fror man. Man konnte in Berlin, sofern man arbeitete und verdiente, zwar jeden Morgen seinen Kaffee mit Honighörnchen oder Schrippen haben, aber der Anblick eines öffentlichen Galgens störte den Genuss doch sehr. In der Ferne lebte es sich etwas weniger bedrückt, sofern man nicht Leibeigener auf den großen Gütern der Adligen war. Der König hatte den Versuch unternommen, die Leibeigenschaft durch das Hintertürchen der Umwandlung der alten ritterlichen Lehnsgüter in freies Eigentum abzuschaffen. Erstaunlicherweise genügte diesmal sein Machtwort nicht. Man lebte, man hatte zu essen und ein Dach über dem Kopf. Dass die Junker ständig Peitsche schwingend durch die Felder gingen, ist gewiss nicht wahr. In Italien, in Frankreich, im Habsburgischen Reich war das Leben viel härter. Friedrich Wilhelm predigte dem Adel immerzu, dass gesunde Familien mit vielen Kindern das Wichtigste und Wertvollste seien, was ein Herr sich wünschen könne. Das predigte er in der einen Minute, in der nächsten knöpfte er ihm derartige Steuern ab, dass mancher Gutsbesitzer ins Schwitzen kam. Man begann, die Steuer zu betrügen. Auch die Handwerker schlängelten sich zwischen den Paragraphen durch. Sie arbeiteten schwer, 12 Stunden am Tag waren normal, 6 Stunden für den König. Man hätte sagen müssen für den Staat, wenn man die Faust des einen Friedrich Wilhelms nicht so direkt und sichtbar gefühlt hätte. Mit Unmut sah das Volk, dass der König die vielen neuen Emigranten dagegen unterstützte und oft ganz von Steuern befreite. Bauerntechniker, Handwerker strömten noch immer ins Land, auf der Flucht vor der Tyrannei ihrer Landesherren und der katholischen Kirche. Sie brachten außer ihrem kümmerlichen Hausrat manches mit, was kostbarer war als Gold. Sie lehrten die Preußen den Tabakanbau, die Fayenceherstellung, die Seidenmanufaktur. Es kamen hervorragende Apotheker und Ärzte, Uhrmacher, Weber, Zinngießer und Zuckerbäcker. Auf die Zuckerbäcker hätte Friedrich Wilhelm verzichten können, aber die anderen erregten sein höchstes Wohlwollen. Das nahe Potsdam war zu dieser Zeit geradezu die internationale Dépendance Berlins. Es wimmelte von Franzosen, von Österreichern, Holländern und Böhmen. Später entstand sogar eine russische Kolonie. Das Viertel heißt heute noch Alexandrowka. Natürlich bewogen Friedrich Wilhelm keine verschwiemelten Vorstellungen von Menschenrecht, sondern nüchterne ökonomische Überlegungen. Da haben die modernen Historiker ganz recht, ihm feinsinnige Ideale abzusprechen. Dennoch sollten sie sich ruhig ein bisschen mehr über die preußische Toleranz wundern. Europa war voll arroganter Fürsten, die keine Gewissensfreiheit duldeten, die das Volk und das Vieh fast gleichsetzen. Nichts davon spürte man in Preußen. Emigranten fühlten sich wie im Paradies und kollaborierten freudig mit dem König. Ich habe das Wort kollaborieren absichtlich benutzt. Die Preußen befanden sich in einer seltsamen Situation. Eigentlich müssten sie mich, wenn sie könnten, schon längst unterbrochen und gefragt haben, worin das Preußische, der preußische Geist des Volkes steckte, wenn allenthalben gekungelt, gemogelt, geschwindelt und die Steuer betrogen wurde. Dies ist ein Punkt, bei dem sich die modernen Historiker vor Behagen sielen. Aber das ist ein Kurzschluss. Als wir uns nach 1945 durchmogelten, durchschwindelten, durchkungelten und die Besatzungsmacht betrogen, waren wir so intakt, so gesund, so preußisch wie dann nie mehr. Schiefgetretene Schuhe und eine geflickte Hose waren ein Ehrenkleid. Wer einen neuen Karmelhaarmantel trug, war suspekt. Ja, wir mogelten, kungelten und schwindelten, um durchzukommen, nicht um reich zu werden. Wir lebten gegen etwas. Dieses Etwas war nicht nur die Not, es war die Schande, gegen die wir lebten. Das ist preußisch. Verzeihen Sie, das war preußisch. Damals unter dem Soldatenkönig entschloss sich das Volk auch gegen die Besatzungsmacht. Stimmt haargenau, Besatzungsrecht geht vor Grundgesetz. Das heißt, gegen Friedrich Wilhelm und seine Soldaten zu leben. Die Emigranten, die Kollaborateure, die ja mitten im Volk lebten und die Gnadensonne des Königs sehr bald als einen Karmelhaarmantel empfanden, wurden, sobald sie auf eigenen Füßen standen, nach kurzer Zeit zurechtgerückt. Bald hatten sie den gleichen Geist. Und in der nächsten Generation waren diese Franzosen, Holländer und Österreicher preußischer als die alten Brandenburger. Gibt es außer Kleist einen Dichter, der preußischer war als der Franzose Fontane? Der dicke König stand am Fenster seines Potsdamer Stadtschlosses und sah dem Exerzieren seiner langen Kerls zu. Hinter ihm wartete Minister von Grumko und heuchelte Interesse. Friedrich Wilhelm über die Schulter. »Wie viel Kerls haben wir jetzt?« »Über 2000, Majestät, mit 60 Offizieren. Hat der Zar die versprochenen Riesen geschickt? Sie sind unterwegs, aber der Zar erwartet jetzt eiligst, dass er dafür die zugesagten Waffenschmiede erhält. Sollen abgehen. Freiwillig gehen sie nicht. Freiwillig?« brauste der König auf. »Freiwillig? Ich bin auch nicht freiwillig, König. Abtransportieren, habe ich gesagt.« »Wie Eure Majestät befehlen. Ist die jüdische Synagoge fertig, die ich diesen Leuten erlaubt habe?« »Fast. Ich will hingehen, wenn sie eingeweiht wird.« »In den jüdischen Gottesdienst, Majestät?« »Ihr habt doch eben Gottesdienst gesagt, Grumko. Also kann ich doch hingehen mit meiner ganzen Familie. Auch mit dem Prinzen, besonders mit den Kindern und ganz besonders mit Fritz. Wie geht es mit ihm vorwärts?« »Der Prinz ist sehr intelligent, sehr klug. Das wird er brauchen. Und ist sehr musisch. Das wird er nicht brauchen. Sagt ihm, er soll allen Firlefanz lassen. Lernt er gut. Übrigens, ich habe jetzt 2000 Schulen für das Volk eingerichtet. Sagt den Geistlichen, dass sie kein Kind mehr einsegnen sollen, das nicht lesen und schreiben kann. Ich will das Geld für die Schulen und für die Steißtrommler nicht zum Fenster hinausgeworfen haben.« »Ich glaube, steht alles zum Besten, Majestät.« »Den Deubel steht's zum Besten. Die Schusterkinder lernen, aber die von den Schulenburgs und den Bismarcks bleiben lieber strohdumm, als dass sie sich einen Magister leisten. Ich werde den alten Adel allmählich ganz aus der Verwaltung herausziehen und ins Militär stecken.« »Die hohen Beamten werden, wenn sie aus dem Bürgerstande kommen, mit dem Adel ihre liebe Not haben. Er ist sehr hoffärtig. Dann werde ich sie adeln. Ich habe mit dem Ilgen schon angefangen.« »Ein äußerst glücklicher Entschluss, Majestät. Fortschrittlicher als bei irgendeinem anderen souveränen Reich.« »Fortschritt, was soll das? Ich pfeife auf Fortschritt. Ich will Recht und Ordnung. So wie es mein erlauchter Vater gemeint hat, als er den schwarzen Adlerorden stiftete. Suum quique. Jedem nach seinem Verdienst. Übrigens, was ist mit dem Kerl, der dem Prozess in Königsberg falsch Zeugnis abgelegt hat?« »Er ist zu 3 Jahren Kerker verurteilt.« Friedrich Wilhelm drehte sich plötzlich wütend und mit hochrotem Gesicht um. »Ich habe gesagt, suum quique, Grumko, dieser elende Richter, ich befehle, dass dem Kerl die Zunge herausgeschnitten wird. Majestät, das Gericht hat, was geht mich das an? Nein, erst Zunge heraus, auf seinem Rücken annähen und dann das ganze Mensch hängen. Majestät, hört ihr schwer, Gromko? Ich werde den Befehl des Königs weitergeben. Und überhaupt, ein Beamter des Generaldirektoriums. Ein ganz kleiner Beamter, Majestät. Friedrich Wilhelm schrie ihn an. Es gibt keine kleinen und großen Beamten, es gibt keine kleine und große Wahrheit und keine kleine oder große Treue zum König. Und diesem jungen Katte verbiete ich weiterhin die Gesellschaft meines Sohnes. Ganz schlechter Einfluss auf Fritz. Er setzt ihm alle Grillen in den Kopf. Pfui, Deubel! Sohn eines Feldmarschalls. Pfui, Deubel! Jetzt ist mir alle Freude an meinen langen Kerls verdorben. Wie bin ich denn auf diesen Katte gekommen? Lauter Sorgen, die Menschen sind doch rechte Kanaillen. Arbeitet mein Generaldirektorium wenigstens ordentlich. Das Generaloberfinanz-, Kriegs- und Domänendirektorium, Majestät, ist neben dem Heer die bedeutendste Schöpfung eurer Majestät. Diese oberste Verwaltungsbehörde gibt es in keinem Land Europas. Ich will wissen, ob sie gut arbeitet. Ziemlich gut. Euer Majestät nannten die Menschen in ihrer Schwäche vorhin selbst Kanaillen. Der König schielte zu ihm hinüber. Ihr seid doch auch ein Mensch, Gromko. Also auch eine Kanaille. Gromko lachte etwas unsicher. Demnach ja, Majestät, aber ich hoffe, die erträglichste. Viele warnen mich vor euch, Gromko. Ihr sollt bestechlich und untreu sein. Wie soll ich mich vor Verleumdungen schützen, Majestät? Aber wenn sie stimmen, wie schütze ich mich vor euch? Indem euer Majestät mich vorsichtshalber hinrichten lassen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Alles Kanaillen. Auch ich, Gromko. Da also auch ich eine Kanaille bin, antworte ich natürlich, Euer Majestät sind selbstverständlich keine. Friedrich Wilhelm nickte. Die Antwort ist schmeichlerisch, aber sehr gut. Ab heute, Gromko, will ich euch auch mit der Führung der auswärtigen Politik betrauen. Setzt die Order auf. Meine Beine tun mir weh. Ich glaube, ich habe Wasser. Ach, ist das eine Plage. Zum Tabakskollegium heute Abend soll Fritz erscheinen. Ich will ihm verkünden, dass wir im Januar zu König August nach Dresden fahren. Ich nehme diesen effimierten Kerl, weiß Gott, nicht gern mit, aber der Vetter bittet drum. Na schön, da soll er eben mitkommen. Ich fürchte nur, dass dem Schurken der Sachse mehr imponiert als sein Vater. Ihr Gromko kommt mit ihm einen Tag später nach. Gewohnt wird nicht im Schloss, sondern bei Feldmarschall Wackerbart. Ich freue mich auf die Reise. Ich nicht, bin am liebsten zu Hause. Feine Welt kann mir gestohlen bleiben. Sind Sie nicht eine reine Freude? Wer, Majestät? Meine langen Kerls, wer sonst? Ihr etwa? August der Starke, Kurfürst von Sachsen und gewählter König von Polen, war das, was man in Bayern ein Urviech nennt. Ein großer Mann, stämmig, geschlechtsprotzend, prunksüchtig und leichtfertig, aber er besaß Lebensart und Kultur. Er besaß Höflichkeit und Humor. Größere Gegensätze als der elegante, draufgängerische Sachse und der plumpe, griesgrämige Preuße ließen sich nicht denken. Potsdam war ein Exerzierplatz, Dresden ein Korinth in seiner Blütezeit. Es roch nach Leichtsinn und Liebe. Bei diesem allerchristlichsten Fürsten, er war um der Königskrone willen zum Katholizismus übergetreten, war also der prüde Friedrich Wilhelm I. zu Gast. Vom Verlauf dieser Reise, die für den Kronprinzen schicksalhaft werden sollte, hat uns Wilhelmine, seine Schwester, einen ausführlichen Bericht hinterlassen. Ab und zu schwindelt sie ein bisschen, sie war damals 19 Jahre alt, Fritz 16, der Vater 40, August 58. Der sächsische Kurfürst bedauerte, dass Friedrich Wilhelm nicht bei ihm zu wohnen gedachte, aber natürlich führte er ihn voller Stolz durch das ganze Schloss. Wie bei einem Sightseeing schritt August fröhlich plaudernd voran und Friedrich Wilhelm stapfte mit dem Kronprinzen im Gefolge hinterdrein. Dann kam der historische Moment, als sie ein Kabinett betraten, in dem der Kurfürst seinem Gast etwas besonders Schönes zeigen wollte. Er ging zu einem Vorhang, zog ihn zurück und gab den Blick frei auf einen Divan, auf dem splitternackt eine der schönsten Mätressen Dresdens lag. August amüsierte sich königlich. Totenstille. Diabolisch wartete der Kurfürst, wie sein Gast sich aus der Affäre ziehen würde. Tatsächlich hatte der preußische König so viel Contenance, so etwas Ähnliches wie eine höfliche Verbeugung anzudeuten. Er murmelte, man muss zugeben, eine sehr schöne Frau. Dann drehte er sich um und erblasste zum zweiten Mal. Fritz stand hinter ihm und starrte die Nackte offenen Mundes an. Der Vater war mit einem Satz bei ihm und wie ein Stiftsfräulein dem Zögling stülpte er ihm den Hut über das Gesicht. Die Nachrichtenübermittlung war damals gewiss nicht rasant, aber 24 Stunden später wieherten bereits alle fürstlichen Herren im Reich. Diese Preußen, diese trostlosen Kommissstiebel. August mochte den jungen, höflichen und lebendigen Fritz sehr gern. Die beiden wurden Verschwörer. Der Kurfürst führte ihm an Geliebten zu, was sich der Junge ersehnte. Auf der Rückreise nach Berlin erkrankte der Kronprinz. Der Vater erfuhr von den Ärzten nichts Präzises und glaubte an eine fiebrige Erkältung. In Wahrheit, die Erkrankung dauerte lange, hatte Fritz sich venerisch angesteckt. Es ist historisch ziemlich gesichert, eine Gonorrhoe ist wahrscheinlich. Sie würde erklären, dass durch Befall der Testikeln und Quacksalberei der Ärzte der spätere König Friedrich II. Fast ein geschlechtsloses Wesen wurde. Wilhelmine muss es von dem Bruder selbst erfahren haben. Sie hatte, das ist wahr, eine Leidenschaft für gruselige Sachen und sie dramatisierte gern, aber es ist ja wohl das Wesen eines Dramas, dramatisch zu sein. Und es war ein Drama. Das Verhältnis zum Vater wurde immer problematischer. Friedrich Wilhelm verachtete den Weichling Fritz. Er verhöhnte ihn öffentlich. Er prügelte ihn sogar öffentlich. Die Mutter warf sich dazwischen. Generäle stellten sich dem Rasenden in den Weg. In manchen Augenblicken musste man um das Leben des Kronprinzen dieses Schurken fürchten. Natürlich gab es Gründe. Kein Paranoiker handelt grundlos. Fritz war zweifellos etwas affektiert, was der Vater hasste. Fritz war musisch, was der König verachtete. Der Junge watschelte, wie der Vater es nannte, statt wie ein Soldat aufzutreten. Als Prinz erhielt er früh hohe Offiziersränge. Friedrich Wilhelm degradierte ihn immer wieder. Dass der Junge Soldatentum und Politik verabscheute und das auch zeigte, brachte den König zur Weißglut und in Gedanken an die Zukunft Preußens ins Schwitzen. Fritz war unreif. Er fürchtete den Vater, denn er kannte dessen Allmacht. Er hat ihm Briefe geschrieben, die erschütternd sind. Meinem lieben Papa, ich habe mich lange nicht unternehmen mögen, zu meinem lieben Papa zu kommen, teils weil es mir abgeraten, vornehmlich aber, weil ich mich noch einen schlechten Empfang als den ordinären sollte vermuten sein. Und aus Furcht, meinen lieben Papa mehr mit mein gegenwärtiges Bitten zu verdrüßen, habe es lieber schriftlich tun wollen. Ich bitte also meinen lieben Papa, mir gnädig zu sein und kann hierbei versichern, dass nach langem Nachdenken mein Gewissen mir nicht das Mindeste gezeigt hat, worin ich mich etwas zu reproschieren haben sollte. Hätte ich aber wieder mein Wissen und Willen getan, das meinen lieben Papa verdrossen habe, so bitte ich hier untertänigst um Vergebung und hoffe, dass mein lieber Papa den grausamen Hass, den ich aus allem seinem Tun genug habe wahrnehmen können, werde fahren lassen. Ich könnte mich sonst gar nicht darin schicken, da ich sonst immer gedacht habe, einen gnädigen Vater zu haben und ich nun das Konträre sehen sollte. Ich fasse dann das beste Vertrauen und hoffe, dass mein lieber Papa dieses alles nachdenken und mir wieder gnädig sein wird. Indessen versichere ich ihn, dass ich doch mein Tage nicht mit Willen fehlen werde und ungeachtet seiner Ungnade mit untertänigstem und kindlichstem Respekt bin, meines lieben Papa, untertänigster und getreuester Diener und Sohn, Friedrich. Der König antwortete ebenfalls mit einem Brief. Er redete den Sohn mit Ehr an, wie man es damals mit der niedrigsten Schicht des Volkes tat. Sein eigensinniger, böser Kopf, der nit seinen Vater liebet, Denn wann man nun alles tut, absonderlich seinen Vater liebet, so tut man, was er haben will, nit wenn er dabei steht, sondern wenn er nit alles sieht. Zum andern weiß er wohl, dass ich keinen effeminierten Kerl leiden kann, der keine menschliche Inklinationen hat, der sich schämt, nit reiten noch schießen kann und dabei mal proper an seinem Leibe, seine Haare wie ein Narr sich frisieret und nicht verschneidet und ich dieses alles tausendmal reprimandieret. Aber alles umsonst und keine Besserung in nits ist. Zum andern hofertig, recht bauernstolz ist, mit keinem Menschen spricht als mit welche und nit popular und affabel ist und mit dem Gesicht die Grimassen macht, als wenn er ein Narr wäre und in nits meinen Willen tut, als mit der Force angehalten, nits aus Liebe und der alles dazu nits Lust hat, als seinem eigenen Kopfe zu folgen, ansonsten alles nits Nütze ist. Dies ist die Antwort. Friedrich Wilhelm. Vieles von dem, was der Vater schrieb, entsprach sicher der Wahrheit. Gewiss war Friedrich Wilhelm halb verrückt, aber der Sohn war zweifellos ein Heuchler und er war verweichlicht, vor allem aber war er erschreckend grün. Hier könnte man die tückische Frage stellen, ob Friedrich Wilhelm diesen Sohn gegen einen bulligen Exerzierstiebel, gegen einen Rambock von Sohn getauscht haben würde. Ich halte diese fiktive Frage nicht für müßig, sondern im Gegenteil für überraschend aufschlussreich. Der König hätte diesen Sohn gegen keinen anderen, gegen niemand getauscht. Fritz erinnerte ihn, in einsichtigen Stunden, an den eigenen Vater, an Friedrich I., dessen Schwächen, dessen Weichlichkeit er ebenso genau kannte wie dessen versteckte Gerissenheit. Der Soldatenkönig hatte den Vater geliebt. In Fritz argwöhnte er einen ähnlichen Charakter. Wäre er nicht Thronfolger gewesen, so hätte er ihn ebenso bewundert, wie er heimlich seinen Vater bewundert hatte. Friedrich Wilhelm hatte ein recht gutes Gedächtnis und hätte die Hände gehoben bei dem Ansinnen, sich einen Sohn zu wünschen, wie er selbst im Jugendalter gewesen war. Gefühllos, roh, undankbar und faul. Nein, um keinen Preis. Auch nicht um den Preis des Schurken Fritz. Der Kronprinz hat dem Vater einmal nahegelegt, ihn von der Thronfolge auszuschließen. Friedrich Wilhelm tat es nicht. Er spielte nie mit dem Gedanken, was unsere Deutung des Dilemmas eigentlich bestätigt. Der König, so paranoisch er war, ist in Wahrheit verzweifelter gewesen als der Sohn. Der Zwiespalt in der Brust des Vaters heizte seine Wut immer aufs Neue an. Eines Tages, als die Familie angetreten war, um dem König die Hand zu küssen, ereignete sich etwas an sich Belangloses, was aber die bittersten Folgen hatte. Fritz zögerte einen Augenblick, den Bruchteil einer Sekunde zu lange. Der Vater riss ihn an den Haaren zu Boden und befahl ihm, die Stiefel zu küssen. Der Junge tat es. Als der König rasend vor Wut über diese Charakterlosigkeit brüllte, wenn mein Vater mich so behandelt hätte, wäre ich schon 100-mal geflohen oder hätte mich erschossen, da gingen dem Sohn die Augen auf. Der Kronprinz war nicht stark genug, sich das Leben zu nehmen, denn dazu gehört eine tiefe Verzweiflung, die er so tief nicht spürte, oder ein sehr großer Mut, den er noch nicht besaß. Er wählte den anderen Ausweg, den unglücklichsten, der sich denken lässt. Er beschloss zu fliehen. In den Schulbüchern des vorigen Jahrhunderts wird dieses Kapitel sehr ausführlich, sehr mitleidig und sehr romantisch behandelt. Heute wird es mit wenigen Zeilen abgetan. Richtig ist, dass die Flucht, die er nicht gelang, halb Tragödie, halb Groteske war. Alles daran war dilettantisch. Aber auch ein tragikomisches Erlebnis kann ein Schlüsselerlebnis werden, das aus einem 18-jährigen Träumer einen Mann macht. Schon anlässlich einer Reise nach Ansbach bereitete er die Flucht nach Frankreich vor, was hunderte von Kilometern von der französischen Grenze entfernt kindisch war. Der Markgraf von Ansbach witterte Scherereien, weil sich die Verschwörer so unauffällig wie der Ku Klux Klan benahmen und ließ den Kronprinzen überwachen. Die Reise des Königs ging weiter nach Heidelberg. Dort nun sollte die Sache steigen. Frankreich lag greifbar nahe. Fritz fieberte vor Erregung. Vermummung, Mondnacht, Flüstern, Schleichen, Pferdegetrappel, bis der Page Lunte roch und die Generäle weckte. Die alten Herren fuhren schleunigst in die Hosen, warfen sich aufs Pferd und stellten den Flüchtling im nächsten Dorf aus. Sind Sie im Herzen mit ihm? Dann sind Sie kein Preuße. So sehr ich mich prüfe, ich kann keine tiefere Empfindung für diesen Jungen aufbringen, für den Gesetz und Pflicht leere Worte waren. Ich kann auch für Octavian kein Gefühl aufbringen. Ich muss auf Augustus warten. Friedrich Wilhelm bekam, als ihm der Fluchtversuch gemeldet wurde, keinen Tobsuchtsanfall. Die Erklärung wird sein, dass er starr war. Das, was er dem Feigling Fritz dauernd vorgehalten hatte, nun tatsächlich zu erleben, muss ein furchtbarer Schock gewesen sein. Nie hätte er selbst gewagt, als Jüngling zu fliehen. Seine Spannung löste sich erst, als sie wieder zu Hause waren. Zwei Militärgerichte verurteilten Katte zu lebenslänglicher Festungshaft und waren durch keine Wutausbrüche und Drohungen des Königs zu bewegen, von diesem Richterspruch abzugehen. Darauf verhängte Friedrich Wilhelm aus eigener absolutistischer Machtvollkommenheit und Gottesgnadentum die Todesstrafe. Aus dem Fenster seiner Zelle in Küstrin musste der Kronprinz auf Befehl des Vaters die Hinrichtung mit ansehen. Auf seinem Gang zum Schafott blickte Katte zum Zellenfenster hoch. Der Kronprinz bat ihn mit lauter Stimme um Verzeihung und Katte antwortete, er sterbe leicht für den geliebten Freund. Der König verlangte auch für seinen Sohn den Tod. Der Kaiser intervenierte, Fürsten intervenierten, die Mutter weinte und flehte, halb Europa war in Aufruhr. Schließlich hatte Friedrich Wilhelm ausgetobt, erschöpft und einem Schlaganfall nahe, sprach er die Begnadigung aus. 1730. Fritz war damals 18 Jahre alt. Wie sieht ein Staat aus, in dem solche Dinge passieren? Er müsste schlecht aussehen. Aber es war nicht der Fall. Ich bin sicher, dass das Volk in dem Ereignis keinen Familienzwist sah, sondern dumpf eine Tragödie von antikem Ausmaß spürte. Ich glaube, dass es ein Todesurteil über den Prinzen erwartet hatte, denn der Vater war kein Vater. Er war der Areopag, das Blutgericht des alten Athen, der Sitz des Ares, der kein Gefühl, nur das Gesetz der Götter kannte. Die Menschen erlebten Antikes und duckten sich. Die Zerreißprobe hatte beide erschüttert. In dem Kronprinzen ging eine Veränderung vor, aber auch beim König. Nach der Begnadigung hatte der Vater den Sohn in die Verwaltung abkommandiert, dann in ein Leibregiment. Beide Aufgaben erfüllte der Kronprinz mit großem Ernst und Gehorsam. Er schrieb genaue Berichte nach Berlin, die zum Teil überraschende Erfolge in den königlichen Domänen melden konnten, worüber der Alte große Freude zeigte. Sie äußerte sich darin, dass er den Sohn in Ruhe ließ und die Augen zudrückte, wenn er hörte, dass Fritz noch immer seinen Liebhabereien nachging, philosophierte, Französisch las und Flöte spielte. Des Königs Vertraute berichteten auch, dass der Kronprinz vor seinem Regiment eine tadellose Figur mache und mit Eifer Taktik und Strategie in der Kriegskunst studierte. Na endlich, dieser Schurke Fritz flötete immer noch nebenbei. Gut, meinethalben sollte das sein Ersatz für das Tabakskollegium sein. Auch der Vater stürzte sich in die Arbeit. Der Schurke würde ja bald König sein, der Staat musste dann fest gemauert dastehen. Er klopfte mit dem Krückstock auf die Geldtruhen, die bis oben hin gefüllt waren, 10 Millionen Taler. Er lachte, wenn er an die anderen fürstlichen Prasser und Verschwender dachte. Die Hofhaltung in Wien verpulverte 20% der Einkünfte, Preußen 2. Und 80.000 Soldaten unter Gewehr. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Und sonst? Was hat er sonst noch geleistet, außer ewigen Tobsuchtsanfällen, Todesurteilen und Kujonieren seines Sohnes? Wie sollte er einmal vor seinen Herrgott treten? Da er überzeugt war, dass jeder mit einer Art Liste vor den ewigen Richter hinzutreten habe, überschlug er, was er anführen konnte. Ich habe die Junkers ihre Autorität ruiniert, damit der Staat wie ein Rocher de Bronze dasteht. Gott würde wissen, was für ein Stück Sauarbeit das gewesen ist. Ich habe ihre verschuldeten Rittergüter aufgekauft, damit sie nicht verkommen. Hat ihn eine schöne Stange Geld gekostet. Ich habe in Ostpreußen, das mir der liebe Herrgott durch Epidemien grässlich heimgesucht hat, neue Dörfer und Städte für die Salzburger Emigranten anlegen lassen. Hat mich auch Geld gekostet. Ich habe die Schulpflicht eingeführt, weil mich der Stumpfsinn von meinen langen Kerls zur Verzweiflung gebracht hat. Naja, das war keine große Sache, kostete nichts. Die Verwaltung habe ich reformiert, ist jetzt kein Schweinestall mehr, wie bei den anderen allen, hat auch Geld gekostet und mich oft in Wut versetzt. Was noch? Ihm fiel im Moment nichts mehr ein. Er war müde. Er weiß ja doch alles besser, dachte er und schlief ein. 1733 hielt er es für an der Zeit, seinen Sohn zu verheiraten. England schlug für Friedrich und Wilhelmine eine Doppelhochzeit mit dem englischen Thronfolger und dessen Schwester vor. Leider beging der englische Brautwerber den Fehler, zugleich gegen den Kaiser zu intrigieren, worin Friedrich Wilhelm allergisch war. Er packte den Gesandten an der Brust und warf ihn aus dem Kabinett. Geändert hatte er sich also nicht. Nein, der König misstraute den aufgeklärten, aufgeblasenen Engländern. Was er sich für seinen Sohn wünschte, war eine anständige, gehorsame, möglichst dümmliche Prinzessin, vor der er selbst keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben brauchte. Er entdeckte sie in Elisabeth von Braunschweig. Das unterwürfige, 18-jährige Schäfchen fand er großartig. Fritz fand sie weniger großartig, aber ohne mit der Wimper zu zucken, stimmte er dem Wunsch des Vaters zu. Friedrich Wilhelm war glücklich. Warum stimmte Friedrich sofort zu? Die Frage ist leicht zu beantworten. Die Hochzeit war für ihn ohne Bedeutung. Er hat die Ehe nie vollzogen. Ein einfacher Satz, mit dem wir heute darüber hinweggehen. Ahnen wir noch, wie viel Traurigkeit, Leid und Beschämung dahinter steckt? Und wie viel ohnmächtige Wut? Was es heißt, sich nicht verraten zu dürfen, keinen Vertrauten zu besitzen, bei dem man sich ausweinen kann? Weinen? Natürlich. Er war ja noch so jung. Er musste es allein tragen. Vielleicht hatte Katte sein Geheimnis gewusst. Katte war tot, gestorben für ihn, nicht für König und Vaterland, nicht vor dem Feind, für ihn persönlich, für ihn allein. Sein fatalistisches Verhältnis zum Tode, Opfer und zum Sterben begann. 1734 übersiedelte der Kronprinz nach Rheinsberg. Der Vater hatte ihm das kleine Schlösschen geschenkt, gekauft, und Friedrich durfte es nach seinem Geschmack umbauen. Er versammelte einen Kreis von Künstlern und Philosophen um sich, der Vater schwieg. Diese Rheinsberger Jahre waren die glücklichsten im Leben Friedrichs. Pesney hat ihn gemalt, ein volles, rosiges Gesicht mit großen Augen und schwellendem Mund. Gekleidet ist er in den Küras, einen Purpurmantel über die Schulter geworfen. Der Ausdruck ist frei, aber wachsam. Noch erinnert nichts an den alten Fritz. Im Mai 1740 starb Friedrich Wilhelm mit 52 Jahren. Der alte Sünder empfing den Tod mit bewunderungswürdiger Fassung. Trotz schwerer Wassersucht hatte er noch eine Inspektionsreise nach Ostpreußen unternommen, von der er krank zurückkam. Er fühlte das Ende kommen und befahl den Hofprediger zu sich, der sogleich zu beten begann. »Nicht so laut«, schrie der König ihn an. Dann wollte der fromme Mann sich mit des Königs Sünden befassen. Friedrich Wilhelm bestritt, Sünden begangen zu haben. »Blödsinn! Den Schurken ist allen recht geschehen.« Als der Prediger ihn daran erinnerte, dass er vor Gott nicht als König, sondern als namenloser Mensch nackt und bloß erscheinen werde, fiel Friedrich Wilhelm gleich noch etwas ein. Apropos, ich will in Uniform beerdigt werden. Und jetzt verschwindet. Er ließ sich Särge vorführen und den Gewählten sogleich neben sein Bett stellen. Da stand er auch, wenn die Familie vor dem Kranken defilierte. Als er Fritz vor sich sah, äußerte er plötzlich die Kateridee abzudanken. Aber er kam nicht mehr dazu. Mit einem Anruf Christi verschied er. Der Schurke, Friedrich war König. Friedrich der Große. Wenn Friedrich Wilhelm aus dem Himmel, in den zu kommen er fest geglaubt hatte, auf sein Preußen herabblickte, wird er keine große Freude gehabt haben. Die Leute jubelten über das Ende der Besatzungsmacht, tanzten und sangen, sanken sich in die Arme und dankten Gott. Der neue König sah es und zum ersten Mal umwölkte sich seine Stirn. Und als jemand aus seinem Freundeskreis eine anzügliche Bemerkung machte, donnerte Friedrich ihn an: Sie haben nicht mehr den Prinzen vor sich, Sie stehen vor Ihrem König. Ach du lieber Himmel, bestürzte Mienen. War das derselbe Fritz, der noch vor kurzem im vergnügten Kreis das alberne Gedicht geschrieben und sich scheckig gelacht hatte? Darum, Wutscherl, herzigs Trutscherl, gib dein Patschhanderl her, du mein Lieberl, ich dein Biberl, du mein Weiberl, ich dein Mann. Es gab nur wenige, die ihn durchschauten und richtig beurteilten. Der französische Gesandte hatte einmal nach Paris geschrieben: Der Prinz bietet ein Beispiel dar, wie man mit beständiger Aufmerksamkeit sich selbst bei den einfachsten Maßnahmen in Acht nehmen muss. Mit Verstellungskunst verbunden ähnelt sein Charakter dem seines Vaters. Diejenigen, die ihn am besten kennen, sind überzeugt, dass man dereinst unter großen Opfern mit ihm als König Bekanntschaft wird machen müssen. Er wird nicht derselbe sein, aber was er sein wird, wer weiß es. Der sächsische Gesandte charakterisiert Friedrich hochinteressant. Ich hüte mich, sein Bild zu zeichnen und bezweifle, dass dies jemand gelingt. Sein wahrer Charakter ist undurchdringlich. Ich begnüge mich, von denjenigen Zügen zu reden, die ich ihm aufgrund der Ansichten zuschreibe, zu denen er sich mir gegenüber stets bekannt hat. Er ist gut, hochherzig, mitleidvoll mit dem Unglück anderer und voll heftigem Abscheu gegen Ungerechtigkeiten. Er arbeitet an sich. Er hat mir einmal mit einem Vers Voltaires geantwortet: Gar mancher glänzt wohl auf der zweiten Stufe, doch auf der ersten lischt das Licht ihm aus. Und dann kommt in dem Brief des sächsischen Gesandten der überraschende Satz: Ich glaube, seine größte Leidenschaft ist der Ruhm. Die Bevölkerung hatte Friedrich als den unglücklichen Prinzen in Erinnerung, einen zierlichen kleinen Jüngling. Wenn man seine Uniform, die auf uns überkommen ist, ansieht, merkt man mit Rührung, wie zerbrechlich dieser König gewesen sein muss, als duldsam, tolerant und im Freundeskreis so vergnügt. Sobald er König geworden war, hatte er, um für die Notleidenden den strengen Winter zu lindern, die Lebensmittelmagazine öffnen lassen, an die zu Zeiten seines Vaters niemand rühren durfte. Er hatte auch Urteile kassiert, Steuern gemildert, harte Befehle aufgehoben. Er hatte das verhasste Regiment der langen Kerls aufgelöst und aus Potsdam weggeschickt. Er hatte eine Art Pressefreiheit verkündet, was dazu mal unerhört war, und befohlen, alle Glaubensbekenntnisse zu achten und zu dulden. Das ließ sich doch gut an. Wo gab es denn das noch auf der Welt? Nirgends. Aber eines Tages fiel das Volk aus allen Wolken. Am 20. Oktober 1740 starb in Wien Kaiser Karl VI. Am 26. Oktober rief Friedrich, er lag mit Fieber zu Bett, die alten Generäle zu sich und konferierte tagelang mit ihnen hinter verschlossenen Türen. Das Ausland sah diese Geheimniskrämerei mit Misstrauen. Aber das Misstrauen schwand wieder, als die Gesandten berichteten, dass der König heiter und unbeschwert und seine glänzenden Soireen entzückend seien. In solchen Nächten, man tanzte bis 4 Uhr morgens, fanden Truppenverschiebungen in Richtung Schlesien statt. Der österreichische Gesandte erfuhr es durch Spione und schickte einen Eilkurier nach Wien. Der Staatsrat Maria Theresias lachte. Im Dezember ließ Friedrich wissen, er böte Habsburg einen Bündnisvertrag an, Preis Schlesien. In Wien schüttelte man verwundert den Kopf. Darauf sandte Friedrich ein Ultimatum. Er verlangte aufgrund der bis in das Jahr 1537 zurückliegenden Verträge die Herausgabe von Schlesien. Maria Theresias Staatsräte hielten den preußischen Herrn für verrückt. Einem Fürsten wie Ihnen, der als Reichserzkämmerer dem Kaiser das Waschbecken hinhalten muss, kommt es nicht zu, der Tochter des Kaisers Gesetze zu geben. Am 14. Dezember waren die Truppenbewegungen abgeschlossen, Friedrich reiste an die Front ab. Wie genial, schrieben die Hurra-Patrioten des vorigen Jahrhunderts. Wie genial die Weltlage erkannt. Habsburg besaß nichts als Feinde und ein kaum regierbares, zersplittertes Reich. Der Streit um die deutsche Kaiserkrone war in vollem Gange. Preußen hatte 80.000 Mann unter Waffen, Österreich 30.000. In Friedrichs Kasse waren 10 Millionen Taler, in Maria Theresias Kassen nichts. Ich finde es von Friedrich gerissen, aber nicht genial. Unter genial verstehe ich etwas anderes. Tiere zanken sich um Beute. Land und Menschen sind kein blutiger Fetzen Fleisch. Es gab auch keine politische Zwangslage. Es gab nur eines, und in seinen Erinnerungen sagt er es selbst. Meine Jugend, die Glut der Leidenschaft hat mich der Ruhe entrissen. Der Besitz schlagfertiger Truppen, eines wohlgefüllten Staatsschatzes und der Drang, mir einen Namen zu machen, waren die Gründe, die mich zum Kriege bewogen. Ich höre geradezu den späteren Kaiser Augustus über den früheren Octavian sprechen. Was für ein rätselhafter Mensch, dieser junge Herr. Das Volk überkam das nackte Elend. Das preußische Volk ist militärisch, aber nicht kriegerisch. Das eine bezeichnet das Denken und das Gehabe, das andere den Tatendrang und den Mutwillen. Die preußische Eigenschaft zeigt die Einstellung zum Kriege als Vater aller Dinge, aber nicht den Wunsch nach Krieg. Im Lande ging das arbeitsame Leben weiter, die Gedanken der Menschen aber waren in Schlesien, auch bei dem jungen König, obwohl sie ihn nicht verstanden. Am 1. Januar 1741 stand das preußische Heer bereits vor Breslau. Die Schlesier begrüßten es mit Jubel. Das Land war vor der Gegenreformation lutherisch gewesen und hatte das dann büßen müssen. Die Gefängnisse waren voll von Verbrechern, die sich geweigert hatten, zum katholischen Glauben zurückzukehren. Aber auch die Katholiken sahen die Zukunft rosig. Schlesien war für Wien stets nur das fünfte Rad am Wagen gewesen. Der König verkündete Glaubensfreiheit, klopfte Superintendenten wie Bischöfen auf die Schulter und schwang abends das Tanzbein mit den vor Freude und Ehrfurcht ersterbenden Bürgerstöchtern. Friedrich war in Euphorie, so kinderleicht hatte er sich Kriege nicht vorgestellt. Er wachte auf, als die Nachricht vom Anrücken eines österreichischen Heeres eintraf. Gerade kraxelte es über das Riesengebirge und schickte sich an, der preußischen Armee die Verbindung mit der Heimat abzuschneiden. Friedrich brach das Tanzen ab und machte sich mit seinen Truppen auf die Socken. Man zog dem Feind entgegen, hatte aber keinen Schimmer, wo man ihn treffen würde. Sie trafen ihn bei Mollwitz, und zwar im gemütlichsten Augenblick des Soldatenlebens beim Abkochen. Hätten die Preußen sofort angegriffen, so würde von den Österreichern nicht viel übrig geblieben sein. So aber wollten sie erst den König informieren, und als es losging, war der Überraschungseffekt beim Teufel. Die österreichische Reiterei walzte die preußische Kavallerie nieder, die Österreicher durchbrachen die Front, die Schlacht war verloren. Jedenfalls schien es dem König so. Und Feldmarschall Graf von Schwerin bestärkte ihn absichtlich in dem Glauben. Friedrich brauchte sein Pferd nicht erst noch herumzureißen, es stand schon mit dem Schwanz zum Feind. Kaum war der junge Herr davon galoppiert, übernahm der alte Schwerin den Befehl. Er war keineswegs der Meinung, dass die Schlacht verloren sei. Er formierte die Grenadierregimenter wie auf dem Exerzierplatz. Und mit der Exerzierplatzpräzision funktionierte die Maschinerie. Die Infanterie fasste Gleichschritt und trat in furchterregender Breite an. Knien, schießen, vorwärts schreiten, knien, schießen, vorwärts. Es war, wie ein österreichischer Beobachter schrieb, ein faszinierender Anblick. Da kamen sie, die preußisch-spartanischen Hopliten. Die österreichische Infanterie begann zu zögern, zu wanken, kehrt zu machen, zu fliehen. Die Reiterei wurde vom Strudel erfasst und mitgerissen. Eine Stunde nach dem Verschwinden des Königs war die Schlacht von Mollwitz entschieden. Schwerin sandte die Kuriere mit der Siegesbotschaft los, den König zu suchen. Es ist schlimm. Der König ist 80 Kilometer weit geflohen. Die Siegesnachricht erreicht den völlig verstörten jungen Herrn um 2 Uhr nachts. Er hatte gesiegt. Die Scham über seine Flucht hat Friedrich sein Leben lang nicht überwunden. Kathe war für ihn gestorben, für sie zu sterben ist leicht, und er selbst war geflohen. Er hat auch dem alten Schwerin im tiefsten Herzen nie verziehen, dass er ihn schwach gesehen. Alle Zeugnisse stimmen überein, dass in dieser Nacht die letzte Wandlung in dem König vor sich ging. Wie soll man sie nennen? Er wurde furchtlos? Nein, niemand ist ohne Furcht. Vielleicht, was Kathe gefühlt hatte. Sterben ist schwer, aber für etwas sterben ist leicht. Das könnte es sein. Es umschließt das Preußische. Nach der Schlacht von Mollwitz befand sich Friedrich in einer Lage, die man etwas ironisch aktuell mit einem Autor vergleichen kann, der soeben einen Bestseller auf den Markt geworfen hat. Das ganze Ausland horchte auf, wie Verlage in solchem Falle aufhorchen, und es prasselte Bündnisangebote. Preußen hatte im Augenblick kein Bündnis nötig, wohl aber die anderen. Friedrich brauchte bloß die Hand auszuschrecken und schon baumelte an jedem Finger ein Verbündeter. Das war eine Situation, die ihn sehr verblüffte. Er begriff, dass er europäische Geschichte gemacht hatte. Er wählte zunächst den Bündnispartner Frankreich. Frankreich hielt Wien in Schach, und das war gut. Ich will Sie mit allem Weiteren verschonen. Ich will nur damit erklären, wie es 1742 zu einer Schlacht bei Chotusitz kam und wie die Preußen nach Böhmen gelangten, zu Fuß. Es ist damals wacker marschiert worden. Auch die Österreicher, soweit sie noch ihr Heer besaßen, kamen zu Fuß, waren sehr müde und wurden geschlagen. Mit einem Wort, Maria Theresia reichte das Wasser bis zum Halse. Sie war bereit, den Verlust Schlesiens anzuerkennen und Frieden zu schließen. Der Schlesische Krieg war beendet. Der König zog das Fazit. Eine runde Million Menschen mehr, 4 Millionen neue Steuereinnahmen. Auf der Verlustseite 10.000 Verwundete, Invalide und Tote. Als Friedrich in Berlin einzog, standen viele Tausende Spalier und jubelten ihm zu. Ob auch die Hinterbliebenen darunter waren, weiß ich nicht. Ich möchte es aber vermuten. Sind so die Menschen? Ja, so sind sie. Schlesien? Schlesien bedeutete ihnen nichts, aber die Fahne. Die Fahne, die von Kugeln zerfetzte Standarte des Ruhmes, lässt den Schmerz vergessen. Das ist nicht nur preußisch, das ist genauso französisch, englisch, italienisch. Die Nation, die dieses Phänomen nicht mehr kennt, ist klug, aber verloren. »Wie würde mein Vater staunen«, schrieb Friedrich, »wenn er mich an der Spitze einer siegreichen Armee sähe. Er würde seinen Augen nicht trauen. Nein, der Vater würde ungerührt gebrüllt haben, wo sind meine 10 Millionen Taler, du Schurke, auf Schlesien pfeifig.« Hier muss ich Sie leider mit einer trockenen Erklärung belästigen. Ich muss Ihnen sagen, was es mit diesem angeblichen Anspruch auf Schlesien auf sich hat. Manche lieben es lang, ich mache es kurz. Es gilt heute als schick, Friedrichs Erbanspruch als reine Machenschaften zu bezeichnen. Auch Gutwillige wackeln zweifelnd mit dem Kopf. Dann kennen sie den Sachverhalt nur halb. 200 Jahre vor Friedrich hatten die brandenburgischen Hohenzollern mit den ihnen verwandten Herzögen von Liegnitz, Brieg und Wohlau einen gegenseitigen Erbvertrag geschlossen. Zur Zeit des großen Kurfürsten trat der Erbfall ein. Die schlesischen Linien starben im Mannesstamm aus. Ehe der große Kurfürst jedoch einen Fuß auf den neu ererbten Boden setzen konnte, hatte Habsburg die Gebiete bereits an sich gerissen. Man stellte sich honorig und bot dem Kurfürsten als Ersatz den Kreis Schwibus an, eine Art Schrebergarten. Da der Brandenburger, wie stets, in Nöten war, wagte er sich an eine Supermacht wie den Kaiser nicht heran und sagte Ja und Amen. Bis hierher ist alles in Ordnung und die modernen Flottenhistoriker machen einen Punkt. Aber die Geschichte geht kriminell weiter. Einige Wochen vor dieser Regelung machte Wien sich an den noch damals unmündigen Kurprinzen heran und beschwatzte den törichten Jungen zu dem schriftlichen Versprechen, den Schrebergarten Schwibus sofort nach seiner Thronbesteigung wieder herauszugeben. Sobald der Tag gekommen war, verlangte der Kaiser energisch die Erfüllung der Verpflichtung und vereinnahmte Schwibus tatsächlich. Hier liegt der Fall nun sonnenklar. Der Kaiser erfüllte gegenüber dem großen Kurfürsten juristisch den Tatbestand der arglistigen Täuschung. Arglistige Täuschung, das heißt im Strafrecht, Irrtumserregung infolge Unterdrückung wahrer Tatsachen, bestraft das Gesetz und hebt die Rechtsfolgen auf. Ist das klar? Ferner war der Kurprinz überhaupt nicht handlungsberechtigt. Wenn er das nicht wusste, so wussten es die Minister in Wien, die den Jungen nach dem Regierungsantritt erpressen. Das Fazit ist, dass der alte Erbvertrag noch in Kraft war. Friedrich II. War formal im Recht, so leid es mir für die moderne Schickeria und die Preußenhasser tut. Jeder Richter wird Ihnen sagen, dass ein Betrüger ein Dauerkunde vor Gericht zu werden pflegt. Es bleibt nicht beim einzigen Mal. Auch Österreich, der Staatsrat erwies Maria Theresia wirklich keinen guten Dienst, war entschlossen, den Frieden von Breslau zu brechen. Es wählte den Vorwand sehr geschickt, fast undurchsichtig. Habsburg schickte ein Heer gegen das Elsass, das Frankreich zugefallen war, und rief damit die Bündnispflicht Friedrichs mit Frankreich auf den Plan. Maria Theresia, wörtlich: Es wäre großartig, wenn man diesen Teufel Friedrich mit einem Schlage zermalmen könnte. Jedoch, der Teufel kam ihr zuvor und war schneller auf den Beinen. Im Handumdrehen erschien er in Prag. Was sollte er zum Kuckuck in Prag? Er saß da und wartete auf eine Schlacht. Aber der österreichische Feldmarschall Traun hatte sich, nachdem auch er Böhmen erreicht hatte, verschanzt und tat gar nichts. Die Lebensmittel wurden knapp, die Städter versteckten Mehl und Fett, die Bauern trieben das Vieh in die Wälder und schlugen sich in Verstecke. Die preußische Truppe begann zu hungern, mehrere tausend Mann desertierten, jene Fremden, die noch der Soldatenkönig gepresst hatte. Langsam wurde Friedrichs Lage gefährlich, einen Angriff wagte er nicht. Aus dieser Klemme rettete ihn Maria Theresia. Sie rief Marschall Traun ab und schickte an dessen Stelle ihren lieben Herrn Schwager, der so furchtbar gern die Armee führen wollte. Es hat große Tränenszenen zwischen den Ehegatten gegeben, denn Maria Theresia wusste, dass Karl von Lothringen als Heerführer eine Null war. Schließlich gab sie nach. Sobald Friedrich das hörte, versuchte er einen Trick, der so albern war, dass er ihn gegenüber Marschall Traun nie gewagt haben würde. Er marschierte nach Schlesien zurück und ließ durch berittene Überläufer dem Prinzen die Nachricht zukommen, er habe sein ganzes Heer zu einer langen Linie aufgelöst und entlang der schlesischen Grenze aufgestellt. Was für eine Vorstellung, würdig eines Polizeiwachtmeisters, der einen Schmuggler fassen will. Karl aber glaubte. Er glaubte immer alles. Natürlich waren seine Offiziere nicht so naiv, nicht erst Aufklärer vorauszuschicken. Sie meldeten, jenseits des Riesengebirges seien sie auf eines der Lager gestoßen, sie hätten Biwakfeuer gesehen. Das stimmte. Die Feuer brannten vor den Zelten. Aber die Zelte waren leer. Karl marschierte auf Schlesien los. Bei Hohenfriedberg schnappte die Falle zu. Im Morgennebel fielen die Preußen über den Gegner her und schlugen ihn so schnell, dass Karl noch beim Frühstück im Hauptquartier saß, als schon alles vorüber war. Friedrich hatte den leichtsinnigen Plan ausgeheckt und die Schlachtordnung und Taktik selbst bestimmt. Sie war ein Meisterwerk, sein erstes. Dann setzte er sich hin und komponierte den Hohenfriedberger Marsch. Jedenfalls sagt das Meyersche Konversationslexikon. Nun, er wird sich nicht hingesetzt und komponiert, sondern auf den Weg gemacht haben, den Österreichern hinterher. Er überquerte die Berge und biwakierte in der Nähe von Sohe in Böhmen mit 20.000 Mann in einem engen Tal. Was Karl May für sehr unvorsichtig gehalten hätte. Wie oft hat Old Shatterhand seine Gegner nicht in solcher Lage ratzekahl vernichtet? Dieselbe glänzende Idee kam jetzt auch unserem Karl. Er teilte seine Armee, riegelte vor den Preußen den Ausgang und, alles heimlich im Dunkel der Nacht, hinter ihnen den Eingang ab. Eine Aufgabe, die immer Winnetou zu übernehmen pflegte. Im ersten Morgengrauen sollte der Überraschungsangriff starten. Nun hatte aber Karl das Pech, dass Friedrich ein Frühaufsteher war. Er hatte die mir persönlich höchst unangenehme Eigenart, schon um 4 Uhr auf den Beinen zu sein und seine Offiziere zusammenzutrommeln. Es bedeutete für ihn also keine Überrumpelung, als ihm der Feind am Ausgang des Tales gemeldet wurde. Er war bereit und reagierte richtig. Er warf sich auf den Gegner, zerfetzte mit der Reiterei erst den einen und dann den anderen Teil der Österreicher, denn leider hatte Karl vergessen, mit beiden Teilen gleichzeitig anzugreifen. Das ging, wie Karl May sagen würde, fast schneller, als man es berichten kann. Ein Meisterstück. Sein zweites. War er doch ein Feldherr? Langsam musste man es glauben. Am meisten beeindruckt war England. Und das sollte sehr bald große Bedeutung haben. Und nun tat Friedrich etwas, was ihn wirklich als großen Strategen ausweist. Er ließ Karl laufen und kehrte nach Schlesien zurück. Maria Theresia hätte jetzt reif sein müssen, aber ihr Hass auf den Preußen war zu groß. Sie warf nicht das Handtuch, sie trommelte neue Bundesgenossen zusammen. Die Sachsen mobilisierten und die Russen sammelten in aller Heimlichkeit 10.000 Mann an der Grenze, die, Gewehr bei Fuß, auf einen Wink aus Wien warteten. In Wien jedoch war man gerade nicht zu Hause, sondern in Frankfurt am Main. Maria Theresias Traum ging in Erfüllung, ihr lieber Franz wurde zum deutschen Kaiser gekrönt. Natürlich ohne die Stimme des Kurfürsten Friedrich, die Waschschüssel musste ein anderer halten. In Frankfurt war trotz des bösen Schlages von Sohr alles eitel Wonne. Franz hielt lachend Reichsapfel und Zepter in die Höhe und Maria Theresia warf ihrem gekrönten Liebsten Kusshändchen zu. Man berichtete es Friedrich. Er zog ein Gesicht, als hätte er Zahnschmerzen. Von da ab titulierte er die Kaiserin, die Zarin und Madame Pompadour die Unterröcke. Ein Wort von großen Folgen. Zurück in Wien machte man es sich erst einmal gemütlich, aber aus den Augen verloren hatte Maria Theresia den Teufel nicht. Sie und ihre Räte grübelten und konspirierten und schließlich legten sie ihr Ei. Prinz Karl, es geht ihm nichts über Verwandtschaft, sollte Friedrich in Böhmen binden, er stand längst nicht mehr dort, und Sachsen sowie Russland würden auf Berlin marschieren. Ein kühner, eines Karls würdiger Plan, der schön gewesen wäre, hätte man ihn vor Mollwitz geboren. Jetzt kam er ein bisschen spät. Friedrich erfuhr von der brillanten Idee und gab dem alten Dessauer, Fürst von Anhalt und Generalfeldmarschall aus der Zeit des Soldatenkönigs, den Befehl, mit seinen Heimatregimentern in Sachsen einzumarschieren, möglichst schnell, bevor die Russen sich in Bewegung setzen. Der alte Dessauer hatte 76 Jahre auf dem Buckel und war ein Mann aus echtem Schrot und Korn. Das heißt im Klartext, er war senil, bockbeinig und rheumatisch. Er verstand Bahnhof und wollte erst einmal für alle Mann Brot backen. Aber der König in Ängsten machte ihm in einem saugroben Brief Beine. »Was glauben Sie eigentlich? Bin ich der Fürst von Zerbst?« Mit Wut im Bauch stieß der Dessauer bei Kesselsdorf auf die sächsische Armee. Er würde ihnen schon zeigen, wer er war, und griff sofort an, obwohl die Sachsen sich auf einen vereisten Höhenzug, es war Dezember, gut eingegraben hatten. Die Verluste waren furchtbar. Sie rührten sogar das versteinte Herz des Alten. Er kniete nieder und betete die später berühmt gewordenen Worte, »Herrgott, hilf mich! Und wenn du mich nicht helfen willst, hilf wenigstens die anderen auch nicht. Dann wirst du schon sehen.« Er stürzte sich selbst in das dichteste Schlachtgetümmel, 3 Kugeln zerfetzten seinen Waffenrock. Die Schlacht wäre verloren gegangen, wenn die Sachsen nicht einen Fehler gemacht hätten. Sie verließen ihre Stellungen und stürmten hügelabwärts direkt in die Säbel der preußischen Dragoner. Die Nachricht von der Niederlage bei Kesselsdorf entsetzte den Wiener Hof. War denn gegen diesen Teufel kein Kraut gewachsen? War wirklich alles aus? Franz meinte, ja. Maria Theresia meinte einstweilen. Die Russen, verschreckt, gebe Gott, dass dieser Mensch nicht mit uns dasselbe macht wie mit den Sachsen, drängten auf Frieden. Am Weihnachtsmorgen 1745 unterzeichnete der kaiserliche Bevollmächtigte in Dresden die Akte der Abtrennung Schlesiens. Der sogenannte Zweite Schlesische Krieg war zu Ende. Nicht die Preußen, sondern Frankreich und England waren die ersten, die von diesem Tage an den König Frédéric le Grand und The Great nannten. Friedrich der Große war entstanden. Nun wissen wir es also, wie man der Große wird. Mit 33 Jahren, 4 gewonnenen Schlachten und 20.000 Toten. Das ist eine sehr bittere Feststellung. Ich kenne nur einen Großen in der Weltgeschichte, bei dem jede Bitterkeit fehlt, Albertus Magnus. Aber das liegt weit zurück und seitdem haben sich die Menschen auf keinen aus der Geisteswelt mehr besonnen. Man hat Dante, den Schöpfer der italienischen Sprache und des christlichen Mythos, Divino genannt, Luther, den Schöpfer der deutschen Sprache und des neuen Glaubens, erhaben und verehrungswürdig, Goethe, olympisch, aber der Große? Nein. Was ist das denn, der Große? Es ist offenbar etwas Rätselhaftes, etwas, was nicht allein in der Leistung umschlossen liegt, es scheint ein Strahlungsvermögen zu sein. Ein Strahlungsvermögen, das alle erreicht. Dieses Alle, so primitiv es klingt, kommt dem Kern der Wahrheit sehr nahe. Ja, alle. Auch die, die nichts begreifen und nichts verstehen. Sie haben die Kriege nicht verstanden, sie haben geblutet, sie verarmten bis zum Erbarmen, sie verloren Väter und Söhne, sie sahen nichts in ihren Händen und nannten ihn Ihren König, den Großen. Denken Sie nicht an Euphorie. Er war nicht allein der Sieger, das hätte nicht genügt. Er war das Symbol des lohnenden Lebens geworden. Er war der mitreißende Gedanke, er war das Strahlende am preußischen Geist. Er war nicht Divino, denn er fluchte gottserbärmlich. Und er war nicht olympisch, denn sein Jackett war von Schnupftabak ständig verkleckert. Er war groß. Er hatte etwas Schicksalhaftes. Er hatte das rote Telefon zu den Göttern, wie schon einmal einer in der Weltgeschichte, Augustus. Ich kann es nachfühlen, aber ich kann ihm noch nicht folgen. Für mich ist Friedrich erst wirklich der Große, als er im Alter die Gelassenheit und Wunschlosigkeit derer hat, die unsterblich sind. Bis jetzt sehe ich nur den Sieger, den Schicksalsträger, den Bruder der Götter, aber noch nicht den Menschen, der weise und aus Weisheit wieder klein geworden ist und vor dem ich das Knie beugen möchte. Jedoch, der Mensch zeigte sich bereits. In einem Gespräch sagte er, nicht müde, sondern mit großem Feuer: Wie kommen wir Menschen dazu, große Pläne auszubrüten, die so viel Blut kosten? Wir wollen leben und leben lassen. Ein Regent muss seinen Beruf, Ausrufezeichen, darin sehen, so viel es in seiner Macht liegt, menschliches Elend zu heilen. Ein Fürst ist für sein Volk, was das Herz für den Körper ist. Er empfängt Blut von allen Gliedern und treibt es zurück bis in die äußersten Spitzen. Er glaubte, viele Friedensjahre vor sich zu haben. Es wurden 11. In dieser Zeit arbeitete er Tag und Nacht am inneren Ausbau des Staates. Ich sage und Nacht. Tatsächlich war es noch dunkel, wenn er sich von seinem Lager erhob. Er war anspruchsloser als sein Leibhusar. Er liebte sehr wohl das Schöne, auch Prunkvolle. Er liebte es als Augenerlebnis. Für sich persönlich vermied er jeden Aufwand. Er frühstückte spärlich, trödelte etwas herum, ehe er sich ebenso spärlich wusch. Er fuhr sommers wie winters in dieselbe etwas verdreckelte Kluft und in die meist ungeputzten Stiefel. Ich glaube, ich sehe manchmal ein bisschen wie ein Ferkel aus. Dann begann die Arbeit, Briefe, Akten, Berichte und Rapporte. Der Krieg hatte vieles durcheinandergebracht, vieles verschlechtert, vieles liegen lassen. Er begann seine Reformen. Es waren nicht ein paar Federstriche oder Randbemerkungen. Es waren Umwälzungen, über die die Welt zu staunen begann. Er verfügte neue Prozessordnungen. In Zivilklagen sollte niemand, auch nicht der König, ein Wort mitzusprechen haben. In Strafverfahren hatte die Schuldfindung ausschließlich bei den Richtern zu liegen. Die langwierigen schriftlichen Verfahren wurden durch mündliche Verhandlungen ersetzt. Er verlangte kurze Justiz unter Berücksichtigung der sozialen Umstände. Die Richter, die bisher wie Anwälte Rechnungen stellten, wurden beamtet und verloren nun von selbst alles Interesse, Prozesse in die Länge zu ziehen. Strafurteile aus den Provinzen wünschte er zu sehen. Ich will verhindern, dass da gehudelt wird. Es prasselte Verordnungen, dass den Beamten Hören und Sehen verging. Er sah alles, hörte alles und bildete sich ein, alle Welt stünde ebenfalls um 4 Uhr nachts auf. Es herrschte ein Tempo, das es dem Ausland den Atem verschlug. Seinerzeit war er um 100 Jahre voraus. Das war nicht die Frucht seiner Beschäftigung mit der Aufklärung. Es war sein Charakter. Sollten die Pachtverträge mit den Staatsgütern erneuert werden, so befahl er, Knechte und Gesinde über ihre Verhältnisse und vor allem über die Behandlung durch den Herrn zu befragen. Gefielen ihm die Zustände nicht, flog der Pächter. Er machte auch vor dem Adel nicht Halt. Die Gräfin Gessler, bei der haarsträubende Zustände zutage kamen, ließ er prozessieren. Die Richter erkannten auf 6 Jahre Haft. Friedrich schimpfte zu wenig für diese Bauernschinde. Bei Bestechung und Erpressung drohte er mit Aberkennung des Adels und Zwangsarbeit. Der britische Gesandte schrieb nach Hause: »Ich möchte lieber ein Affe in Borneo als ein Minister in Preußen sein.« Das Volk war heilfroh. Es war hart, das Leben, aber man wusste, woran man war. In jedem Frühling machte sich der König auf die Reise durch Städte und Dörfer. Er kreuzte zum Schrecken der Dorfschulzen auch in den kleinsten Flecken auf. Er sprach mit den Bauern: »Kerls, ihr sollt mehr Kartoffeln anbauen. Preußen soll Kartoffeln essen, das ist was Gutes. Und Handwerkern, Podewils, wir haben es nicht nötig, Wolltuche draußen zu kaufen. Wir brauchen Wollspinner, 60.000. Er besuchte Klippschulen, schimpfte, wenn er hörte, dass sich die Schulmeister noch nebenher mit Bier aus Schankgeld verdienten, und wünschte, dass den Dorfkindern nicht zu viel beigebracht würde. Lernen sie zu viel, so laufen sie in die Städte und wollen Sekretäre oder so ein Zeugs werden. Der Sohn eines Spritzenmeisters soll nicht studieren, sondern spritzen. Er wusste, wie viel Unzufriedenheit geweckt werden konnte. Nicht nur durch falsche Illusionen, auch durch Luxus. Da geben sie sich die größte Mühe, mit viel Kosten Ananas und Bananen und dieses ganze exotische Zeug einzuführen. Man kann mir sagen, was man will. Der Mensch ist wertvoller als alle Ananasse der Welt. Auf den Menschen soll man anwenden. War der König von der Inspektion zurückgekehrt, müde, von Arthritis geplagt, so atmeten alle im Lande auf, auch die, die sein Wohlgefallen erregt hatten. Auf wen sein Auge fiel, der bekreuzigte sich. Er sah schon Potsdam und 4 Uhr morgens vor sich. In Wien, in München, in Dresden, in Paris, in London blinzelte man nervös mit den Augen. Was für ein Mensch! Wie alt war er? 40? 41? Aus Schlesien hörte man, dass er den Katholiken alle Freiheiten ließ, dass er katholische Gottesdienste besuchte, dass er sich dann nicht auf den Thronsessel, sondern auf eine Bank mitten in der Gemeinde setzte, dass er von den Kanzeln verkünden ließ, man dürfe nur vor Gott niederknien, nicht vor ihm. Was für ein Teufel! Der König arbeitete mindestens 10 Stunden am Tag. 2 Stunden spielte er Flöte, allein oder mit seinem Hofkapellmeister Quanz und dem Kammerorchester, und 2 Stunden lang aß er zu Mittag. Abends so gut wie nie. Den kleinen Rest des Tages verquackelte er mit Knobelsdorf, der ihm seinerzeit Rheinsberg umgebaut hatte und ihm nun seinen Lieblingsplan verwirklichen sollte, ein Weinberghaus zu bauen. Er hatte dazu die Terrassen am Fuße des Ruinenberges ausgesucht. Berlin mochte er nicht, das Potsdamer Palais war ihm zu groß und zu eisig, er wollte ein Weinberghaus. Knobelsdorf stand vor diesem Wort etwas ratlos, und Friedrich, alle Landbaumeister sind Idioten, begann ihm seine Pläne selbst aufzuzeichnen. Nachdem Knobelsdorf die Skizzen gesehen hatte, war ihm klar, dass er das Wort Weinberghaus ein klein wenig missverstanden hatte. Was er da auf dem Papier erkennen konnte, war ein entzückendes Rokokoschlösschen. Es wurde das Sanssouci. Friedrich selbst gab ihm den Namen. Zuerst aber nannte er es ironisch Sanssouci, 100 Sorgen. Sehr treffend, denn er war blank. Fast 3 Jahre später, mit den letzten Groschen, wurde es vollendet. Es war ein Festtag, als er einzog. Ein eigenes Heim, ein eigenes Haus. Sie lächeln. Lächeln Sie nicht. Friedrich fühlte genau das. Man kann auf Violinen verschieden spielen, aber gestimmt sind sie alle gleich auf E-A-D-G. Friedensjahre. Es ist dokumentarisch, dass Friedrich alles tat, um den Frieden zu erhalten. Er hatte zwar die beiden Friedensverträge in der Tasche, aber er sah klar, wenn der erste schon einmal gebrochen worden war, würde auch der zweite gebrochen werden. Er war kein großer Psychologe, jedoch schätzte er Maria Theresia richtig ein. Allein würde sie es wohl nicht noch einmal wagen, also galt es zu erschnuppern, was in der Luft lag. Zarin Elisabeth war in der Hand einer Clique um den Preußenhasser Bestuschew. Sie war beständig damit beschäftigt, den Himmel nach Geliebten, Wodka und englischen Pfunden oder französischen Louisdor abzusuchen. Sie war als Verbündete Österreichs die größte Gefahr, denn ihr Menschenreservoir war unerschöpflich. Die zweite Gefahr war Frankreich. Ludwig XV. War Wachs in den Händen der Pompadour, die den Frauenverächter und Spötter Friedrich nicht ausstehen konnte. Aber, so kalkulierte Friedrich, Frankreich war der natürliche Feind Habsburgs. Er glaubte, beruhigt sein zu können. Er irrte sich. Das Schicksal Preußens wurde in Amerika entschieden. Zum ersten Mal kam das kleine ländliche Preußen mit der Weltpolitik in Berührung. Es ging für 2 Großmächte, England und Frankreich, um mehr als um den kleinen Klecks Schlesien, den die Dame in Wien wiederhaben wollte. Es ging um einen gigantischen Kontinent. England und Frankreich kämpften in Amerika um die Macht. Dem Sieger würde die neue Welt gehören. Fragen Sie mich nicht, warum und wozu einem eine neue Welt gehören muss, ich weiß es nicht, ich bin kein Engländer und kein Franzose. In London saßen die entschlosseneren Staatsmänner. Sie wussten, dass sie auf dem Kontinent eine verwundbare Stelle hatten, Hannover, ihr Kronland. Es lag einem preußischen Zugriff jetzt, während England in Amerika gebunden blieb, geradezu offen einladend da. Und da die Lords von sich auf Friedrich schlossen, waren sie überzeugt, Preußen würde der Verlockung nicht widerstehen. Jetzt gab es, so schien es den Lords, 2 Möglichkeiten, Hannover zu schützen. Entweder durch einen bezahlten Polizisten, zum Beispiel Russland, oder durch den mutmaßlichen Dieb selbst, Preußen. Die zweite Lösung war die geniale. Man bot Preußen ein Bündnis an, Unantastbarkeit und Garantie Hannovers, gegen gewaltige Hilfsgelder. Die Berechnung war, verbündet sich Preußen mit England, so folgt auf dem Fuße ein Bündnis Paris-Wien. Die englischen Lords sahen noch weiter. Maria Theresia mit Frankreich und Russland im Bunde würde sofort losschlagen. Frankreich würde Truppen abstellen müssen, Truppen, die ihm dann in Amerika fehlten. Die Rechnung war perfekt. Preußen musste Frankreich binden, möglichst lange. Jede von Preußen gewonnene Schlacht gegen Frankreich war eine in Amerika gewonnene Schlacht gegen Frankreich. Viele Historiker werfen Friedrich vor, das perfide Spiel nicht durchschaut zu haben. Ich kann das nicht glauben. Ich frage, was dem König anderes übrig blieb. Schon lange vor dem englischen Vertrag hatte Maria Theresia die Freundschaft mit Madame Pompadour angebahnt. Sie versprach Wallonien, also ein Reichsland, gegen Schlesien. Und aus Petersburg berichtete der sächsische Gesandte nach Dresden wörtlich, man sei entschlossen, den König von Preußen ohne weitere Erörterungen anzugreifen. Die 3 Unterröcke waren sich einig. Wie gesagt, der größte Teil dieser Absprachen lag vor dem Westminster-Vertrag Friedrichs. Das sind die vergnügtesten Nachrichten, die sich denken lassen. lachte der österreichische Kanzler Kaunitz und Maria Theresia lachte mit. Man sprach bereits offen von einer Teilung Preußens. Was also hätte Friedrich tun sollen, um als Engel für die heutigen Professoren dazustehen? Kennen wir seine Lage nicht aus eigener Erfahrung allzu gut? Kriege haben ihre Ursache seltener in den Gegensätzen als in der Übereinstimmung anderer. Beklommenen Herzens entschloss er sich, den Stier bei den Hörnern zu packen und fragte in Wien ohne Umschweife und diplomatisches Herumgerede an, ob Maria Theresia noch zu dem Frieden von Dresden stehe. Er bat um klare Antwort. Die Kaiserin flötete etwas von eigener Sicherheit und Maßnahmen. Das sagte sie, als erwiesenermaßen schon 80.000 österreichische Soldaten, 25.000 französische und 150.000 russische mobilisiert waren. Warten Sie noch eine Minute und Sie werden erleben, dass das böse Preußen den Frieden brach und in ein fremdes Land einfiel. Damit wird dann für die heutige Welt der Schuldige klar sein. Der englische Historiker und Sozialethiker Carlyle aber schrieb später das klassische Wort: Friedrich besaß das viel kürzere Schwert, aber er brachte es schneller aus der Scheide. Dieses Urteil des Engländers ist richtig. Im August 1756 tat der in die Enge getriebene König den verzweifelten Schritt. Er brach in Sachsen ein. Der Krieg, der 7 Jahre dauern und furchtbare Blutopfern fordern sollte, begann. »Ich rufe den Himmel zum Zeugen an«, schrieb Friedrich an seinen Gesandten, »dass ich unschuldig bin an allem Unheil, was daraus folgen wird.« Er war unschuldig. »Ihr Majestäten, wo seid ihr? Ich sehe nur eine an der Front, die anderen sitzen zu Hause. Ludwig der 15. amüsiert sich, Elisabeth trinkt, Maria Theresia betet. Für sie ist der Kampf um Schlesien zur Entlastung ihres Gewissens ein katholischer Religionskampf geworden. Das klingt besser. Das hat auch bei den Ungarn gezündet. Ja, die Ungarn machen auch mit. Schlesien, Schlesien. Apropos, wo liegt das? Heute, ihr Majestäten, ist Schlesien polnisch. Das Schicksal hat alles annulliert, was damals geschah. Alles Blut ist umsonst geflossen, alles Elend, alles Leid umsonst erlitten. Wie weit also muss man vorausschauen, um nicht sinnlose Opfer zu bringen, 50 Jahre, 200 Jahre? Tritt dann nicht die Resignation über die Sinnlosigkeit der Wünsche ein? Kommt man dann nicht mit einem Schlage zur Raison? Wird man dann nicht bescheidener und friedfertiger? Sich vorzustellen, dass in 100 Jahren das Schicksal einen Affen aus uns gemacht haben wird, aus unserem Ehrgeiz, unserer Hitzigkeit, unserer Wut, unseren unseligen Trieben, ist es nicht so? Ich weiß nicht, ob es so ist, vielleicht. Verschwunden wäre dann aber auch alles Streben. Verschwunden der Patriotismus, die Charakterprobe, der Mut, der Glaube, die Hoffnung, alles das, was lebenswert ist, alles, was den Menschen so menschlich macht, das Irren. Vielleicht gibt es Völker, bei denen es denkbar ist. Für Preußen ist es undenkbar. Das sei schrecklich, meinen Sie? Nun gut, dann ist es schrecklich. Aber es ist von großartiger Menschlichkeit. Für die Berichterstattung über den Verlauf des Siebenjährigen Krieges muss ich zu einem anderen Modus greifen. Ich glaube nicht, dass Sie die Schilderung jeder der zahllosen Schlachten hören möchten. Ich werde mich der Form des Kriegstagebuchs bedienen. 1. Oktober 1756, das erste Gefecht. Das zur Verteidigung und Unterstützung Sachsens herangeführte österreichische Heer ist in einer Nebelschlacht bei Lobositz geschlagen worden. 15. Oktober 1756. Die sächsische Armee, die auf der Festung Pirna zusammengezogen ist, hat kapituliert. Der König hat sie eingeschlossen und ausgehungert. Die Unfähigkeit des sächsischen Kanzlers Graf Brühl ist wirklich erstaunlich. Im preußischen Lager kursiert das Wort des Königs: Ich möchte bloß wissen, warum Brühl 1500 Perücken besitzt, wenn er keinen Kopf hat. Die Sachsen haben eine Neutralitätsakte unterzeichnet. Weihnachten 1756, der preußische König verbringt die Festtage in Dresden. Er besucht die Gemäldegalerie und die Oper und scheint zuversichtlich und ruhig. Dagegen aber spricht ein geheimer Tagesbefehl an seine Generäle. Sollte ich vom Feinde gefangen genommen werden, so verbiete ich, dass man auf meine Person die geringste Rücksicht nimmt. Sollte ich aus meiner Haft etwas anderes schreiben, so ist das null und nichtig. Kein Lösegeld. Ich bin bereit, mich für den Staat zu opfern. Mein Bruder soll an meine Stelle treten. Es ist beschlossen, in Böhmen weiter zu marschieren. 30.000 Mann unter General Lewald stehen in Ostpreußen, um die Russen zu erwarten. Man spricht von 90.000 Russen. 4. Mai 1757. 60.000 Österreicher liegen in den Schanzen vor Prag. 60.000 Preußen greifen an. Der Boden ist ein einziger Morast. Zweimal müssen die Preußen zurückweichen. Die Schlacht steht auf des Messers Schneide. Ein unersetzlicher Verlust. Feldmarschall Schwerin ist gefallen. Der dritte Angriff gelingt unter schweren Verlusten. 12.000 Tote auf beiden Seiten. Die Reste der österreichischen Einheiten fliehen in die befestigte Stadt zurück. Man beschließt, sie nach dem Beispiel Pirnas auszuhungern. 10. Juni 1757. Der österreichische Marschall Daun rückt zum Entsatz Prags heran. Friedrich stellt sich ihm bei Kolin mit einem geringen Teil seiner Armee, um Prag nicht zu entblößen. Daun ist fast zweimal so stark. Die Schlacht lässt sich gut an, nimmt aber dann eine verhängnisvolle Wendung. In seiner Verzweiflung galoppiert der König mit 40 Mann und dem Tambour selbst gegen die feindlichen Geschütze, bis man ihn zurückreißt. Die Schlacht ist verloren. Eiligst zurück zu den Truppen vor Prag. 20. Juni 1757. Der König ist völlig niedergeschlagen. Sein Bruder, Prinz Heinrich, ist im Lager und rät, Schlesien zurückzugeben. Als wenn das noch aktuell wäre. Der Prinz scheint über die Niederlage seines Bruders nicht unglücklich zu sein. Er steht reichlich oft im Gegensatz zu ihm. 26. Juli 1757. Die Kriegshandlungen kommen wieder in Gang. Die Nachrichten sind schlimm. Bei Hastenbeck hat sich der hannoversche Befehlshaber, der Herzog von Cumberland, den anrückenden Franzosen entgegengeworfen. Augenzeugen berichten, dass er die Schlacht in Wahrheit gewonnen hatte, die Lage jedoch verkannt und einen Neutralitätsfrieden schloss. Lewald ist geschlagen worden. Die Russen überfluten Ostpreußen und wüten unter der Zivilbevölkerung. Die Hauptarmee in Schlesien muss sich zurückziehen, die Österreicher haben schon die halbe Provinz wieder in Besitz. Dem König bleibt militärisch kaum etwas zu tun. Er verhandelt jetzt mit Richelieu. Der Herzog antwortet nicht einmal. Die ganze Umgebung des Königs liegt ihm täglich und stündlich in den Ohren, Frieden um jeden Preis wenigstens mit Frankreich zu schließen. Gequält entschließt sich der König, sich an die Marquise de Pompadour zu wenden. Er bietet ihr für den Frieden das zu Preußen gehörende Fürstentum Neuchâtel und 500.000 Taler. Noch immer keine Antwort. Es ist, um schamrot zu werden. 16. Oktober 1757, eine Schreckensnachricht. Der österreichisch-ungarische Graf Hadik ist bis Berlin durchgestoßen. Der König will es noch nicht glauben, aber es ist verbürgt, dass die Ungarn in Berlin spazieren gehen. Es kommt die erlösende Nachricht, dass die Bürger ihm 180.000 Taler gezahlt haben und Hadik ist wieder abgezogen. Nach den letzten Berichten hat Österreich 100.000 Mann mobilisiert. Frankreich scheint nicht viel weniger ins Feld geschickt zu haben. In Ostpreußen sind 90.000 Russen eingefallen. Das ergibt etwa 300.000. Dagegen steht die Hauptmacht des Königs mit 60.000 und die geschlagene Lewald-Armee mit 25.000. Der König muss aus seiner Lethargie aufwachen. 5. November 1757. Der Augenblick ist gekommen. Die französischen Truppen in Hannover haben alles kahl requiriert und leiden unter Hunger. General Soubise hatte den Plan, den König in seinem sächsischen Quartier zu umgehen und in Preußen einzufallen. Der König, diesmal rechtzeitig informiert, kommt ihm zuvor. Bei Rossbach zwischen Weißenfels und Merseburg überfällt die 20.000 Mann starke Resttruppe die Franzosen und schlägt sie entscheidend. Die Reiterei unter dem jungen General von Seydlitz verfolgt sie bis zum Harz. Keine großartige Schlacht, aber sie verschafft dem König gegen Westen hin Luft. 20. Oktober 1757. Erstaunlich ist die Reaktion auf den Sieg bei Rossbach. Ganz Deutschland scheint von König Friedrich begeistert zu sein. Der Hauptgrund wird wohl sein, dass die Bevölkerung über das Brandschatzen der französischen und zusammengewürfelten süddeutschen Armee so erbittert war. Man berichtete dem König, dass das einfache Volk im feindlichen Bayern, Württemberg und ganzen Rheinland einen Vers singe. Und kommt der große Friedrich und klopft nur auf die Hosen, so läuft die ganze Reichsarmee, Panduren und Franzosen. 20. November 1757, die Russen, die Ostpreußen kahl gefressen haben, sind in Versorgungsnöten. Nichts klappt bei ihnen, sie ziehen sich aus Preußen zurück. Zarin Elisabeth soll erkrankt sein. Die Neuigkeiten sind gut. 23. November 1757, eine Hiobsbotschaft ist eingetroffen. Die in Schlesien stehenden Truppen unter dem Herzog von Bevern sind von den Österreichern unter Erzherzog Karl gestellt und geschlagen worden. Breslau ist kampflos gefallen, die Provinz ist jetzt vollständig in der Hand des Feindes. Der Herzog von Bevern gefangen. Die Reste der schlesischen Armee sind verstreut und sollen nur noch 20.000 Mann betragen. 24. November 1757, Rosbach hat den König aufgeweckt. Er befiehlt nach Schlesien aufzubrechen. Es ist winterlich kalt, alle, auch der König, leiden. Es geht in Eilmärschen vorwärts, über seine Pläne spricht der König nicht, alle tappen im Dunkeln. 28. November 1757, die Rosbach-Armee zählt noch 12.000 Mann. Jedoch stoßen jetzt täglich Reste der Bevern-Truppen zum König. Sie sind sehr demoralisiert, fassen aber angesichts des von ihnen bewunderten Königs neuen Mut. Der Winter ist hereingebrochen, aber während des Marsches werden keine Zelte aufgeschlagen. Es brennen des Nachts nur Wachtfeuer, an denen sich die Männer aufwärmen können, ehe sie ihren Platz dem nächsten freimachen und sich wieder in den Schnee legen. Die Truppe sieht mit Staunen, dass auch der König seinen Platz am Feuer einem Soldaten überlässt. 30. November 1757. Der König hat soeben alle Generäle der geschlagenen Bevernarmee festnehmen lassen. Die Mannschaft behandelt er väterlich. 1. Dezember 1757. Die Armee, die jetzt knapp 30.000 Mann stark ist, hat Breslau fast erreicht. Der König hat bei Leuthen Halt gemacht. Auf den Anhöhen von Leuthen hat sich die österreichische Truppe verschanzt. Befehlshaber ist Prinz Karl von Lothringen. Er hat mindestens 60.000 Mann zu seiner Verfügung. Die preußischen Soldaten sind übermüdet und halb erfroren, aber die Stimmung ist gut. Alle Augen ruhen auf dem König. 4. Dezember 1757. Es ist soweit. Die Generäle sind zusammengerufen worden. Der König, zwischen ihnen in seiner dünnen, abgetragenen Montur im Schnee stehend, hält ihnen folgende Ansprache. Er spricht Französisch, um in dieser ernsten Stunde die Komik seines fehlerhaften Deutsch zu vermeiden. Meine Herren, ich habe Sie hergerufen, um Ihnen zunächst für die treuen Dienste, die Sie mir und dem Vaterland geleistet haben, zu danken. Ich sage das mit tiefster Rührung. Es ist wohl keiner unter Ihnen, der sich nicht durch eine große, ehrenvolle Leistung ausgezeichnet hätte. Mich auf Ihren Mut und Ihre Erfahrung verlassend, habe ich den Plan der Schlacht gemacht, die ich morgen liefern werde. Muss. Ich werde gegen alle Regeln der Kunst einen zweimal stärkeren, auf Anhöhen verschanzten Feind angreifen. Mir bleibt keine Wahl oder alles ist verloren. Wir müssen den Feind schlagen oder uns alle von seinen Kanonen begraben lassen. So denke ich und so werde ich handeln. Ist einer unter Ihnen, der nicht so denkt, der möge jetzt gleich seinen Abschied fordern. Ich werde ihn ohne den geringsten Vorwurf gewähren. Der König wartet. Und als alles totenstill bleibt, fährt er fort. Ich habe es mir gedacht, dass mich keiner verlassen würde. Sollte ich fallen und Sie für das, was Sie morgen tun werden, nicht belohnen können, so wird es das Vaterland tun. Gehen Sie nun ins Lager zurück und wiederholen Sie, was ich Ihnen gesagt habe, den Regimentern. Ich werde jedes genau beobachten. Nun leben Sie wohl, meine Herren. Morgen um diese Zeit haben wir den Feind geschlagen oder wir sehen uns niemals wieder. 5. Dezember 1757. Die Reiterei steht unter der Führung von General von Zieten. Die Infanterie befehligt Moritz von Anhalt, der Sohn des alten Dessauer. Der König hat das Heer in schiefer Schlachtordnung aufgestellt, das heißt mit weit zurückhängendem rechten Flügel. Prinz Karl, der Meinung ist, von Böhmen her Friedrichs Strategie gut zu kennen, lässt sich täuschen. Er hält die Rückwärtsbewegung des rechten Flügels für eine Flucht und konzentriert alle Kräfte auf den anderen. Der rechte Flügel umgeht unter Deckung eines Höhenzugs die feindliche Flanke, greift plötzlich an und rollt von der Seite die gesamte österreichische Front auf. Der Kampf ist entschieden. 15. Dezember 1757. Aus England treffen 5 Millionen Taler Hilfsgelder ein. London scheint Kopf zu stehen. Man hat, wie schon nach der Schlacht von Rosbach, in die Schaufenster das Bild König Friedrichs gestellt und die Straßen sind illuminiert. Es treffen sichere Nachrichten ein, dass die Österreicher ganz Schlesien geräumt haben. 24. Dezember 1757, der König verbringt die Festtage in Breslau, seiner dritten Hauptstadt, gemeint ist nach Berlin und Königsberg. 17. Januar 1758, ein Eilkurier bringt die Nachricht vom Tode des designierten Thronfolgers Prinz August Wilhelm, des Königs Bruder. Er starb am 12. Januar. Prinz Heinrich äußert sich erbittert über des Königs Gelassenheit. 24. Januar 1758, der König begeht seinen 46. Geburtstag unter den Soldaten. Der französische Außenminister hat, wie man erfährt, an seinen Gesandten in Wien geschrieben, der Krieg sei verloren. Maria Theresia scheint der gleichen Meinung zu sein. 11. Mai 1758. Elisabeth von Russland ist wieder genesen. Im Vertrauen auf ihr Menschenreservoir hat sie die Fortführung des Krieges beschlossen. Österreich mobilisiert aufs Neue. 3. Juni 1758. Der König schreibt in einem Brief an seine Schwester die bemerkenswerten Sätze: Diese Lumpen von Kaisern, Kaiserinnen und Königinnen. Sie werden mich noch einmal zu diesem Seiltanz zwingen. Welche Menschenopfer, welch entsetzliche Schlechterei. Das Vorurteil der Welt stempelt diese Bluttaten zwar zum Heldentum, wenn man sie aber von nahem sieht, sind sie grauenvoll. 20. August 1758. Die Meldung trifft ein, dass ein russisches Heer vor Frankfurt an der Oder erschienen ist. Der König, seufzend, bricht mit 14.000 Mann nach Frankfurt auf. 24. August 1758. Vorabend der Schlacht, die der König bei Zorndorf zu schlagen gedenkt. Er sitzt in einer Mühle und dichtet. Der Schweizer Katt, sein Vorleser und Vertrauter, berichtet, dass er dem König Vorwürfe gemacht habe, vor der Schlacht zu dichten. Der König habe geantwortet: Was ist denn an dieser Schlacht so Ungewöhnliches? Ich bin seit langem an diesen Wirrwarr der Schlachten gewöhnt. Ich denke den ganzen Tag daran, jetzt will ich wie irgendein anderer Mensch mich beschäftigen und kritzeln. 25. August 1758, der König hat ruhig und so fest geschlafen, dass man ihn wecken musste. Die Schlacht ist im Gange und der Ausgang zum Schrecken aller ungewiss. Die Russen kämpfen verzweifelt, weil im Falle einer Niederlage die Erschießung droht. Es sind ungeschulte Soldaten, zum Teil Leibeigene oder Kriminelle, die noch beim Anmarsch Ketten trugen. Zwei kritische Momente werden durch Moritz von Anhalt-Dessau und Seydlitz persönlich gerettet. Auch der König greift ein, mit einer Bataillonsfahne in der Hand marschiert er inmitten seiner Grenadiere auf die russischen Linien los. Der Kampf ist zu Ende. Er dauerte 10 Stunden und endet mit dem Sieg des Königs. 26. August 1758, die Russen fluten zurück, das Land ist wieder frei. 10. September 1758, das Heer geht nach Süden, die Österreicher unter Marschall Daun sind eingebrochen. Der König kann nicht überall sein, die großen Verluste machen sich bemerkbar, Ersatz, der eintrifft, ist nicht mit der alten Truppe vergleichbar. 10. Oktober 1758. Preußen und Österreicher liegen sich in geringer Entfernung gegenüber. Daun greift wie gewohnt um keinen Preis an und der König vermeidet eine Begegnung. Sein Heer wird in Schlesien gebraucht. Er biwakiert auf einer der Anhöhen bei Hochkirch, südöstlich von Bautzen. 12. Oktober 1758. Es hat eine Auseinandersetzung zwischen dem König und Feldmarschall Keith gegeben, der das Lager für äußerst gefährdet hält und umquartieren will. Der König ist unbesorgt. 14. Oktober 1758, es ist noch Nacht, die Österreicher kommen. Die Prophezeiung Keiths ist eingetroffen. Die Preußen sind unvorbereitet, ihre Artillerie verliert sofort die Geschütze, die Österreicher drehen die Kanonen um und schießen auf die Preußen mit deren eigenen Granaten. Der Tag kommt, der Kampf tobt immer noch, aber das Ende ist abzusehen, der König hat die Schlacht verloren. Er weiß, dass er allein die Schuld trägt. Marschall Keith ist gefallen. Moritz von Anhalt-Dessau schwer verwundet. Seine Umgebung beobachtet, dass der König eine Schachtel mit Giftpillen bei sich führt. 17. Oktober 1758, soeben traf die Nachricht ein, dass Wilhelmine von Ansbach, die Schwester des Königs, gestorben ist. Der König durchwacht eine düstere Nacht. 18. Oktober 1758, es geht weiter. Marsch auf Görlitz, die Stadt ergibt sich. Sobald der König irgendwo auftaucht, ziehen sich die Österreicher, als hätten sie Hochkirch verloren statt gewonnen, zurück. Es geht kreuz und quer durch Niederschlesien. Der König ist trotz seiner Niederlage so gefürchtet, dass Daun es vorzieht, einen neuen Zusammenstoß einstweilen zu vermeiden. Er zieht sich nach Böhmen zurück. Schlesien ist wieder frei. Ihr Majestäten, ihr Kaiser, Zaren und Könige, wie tragt ihr die 100.000 Toten? Ich sehe euch nicht. Ich habe immer nur den einen, den einzigen gesehen, den schmächtigen, kleinen, leidenden König in der von Kugeln zerfetzten Uniform, dem eine Schnupftabakdose in der Brusttasche das Leben rettete, dem zwei Pferde unter dem Leib weggeschossen wurden, der im Schnee schlief und seinen Platz am Feuer den Soldaten überließ, der euch Majestäten Lumpen nannte. Er ist jetzt im Unglück. Aber ganz Europa spricht nur von ihm, denkt nur an ihn. Er verkörpert etwas. Was verkörpert ihr? Er ist jetzt schon ein Mythos. Was seid ihr? Man mag die Kriege für schrecklich halten. Auch die Preußen hielten sie für schrecklich. Man mag sich bekreuzigen, auch das Volk hat sich bekreuzigt. Aber dieser Mensch und seine Kriege, gerade die Kriege, haben das Preußentum endgültig besiegelt. Nach dem Kriege war jeder dritte oder vierte Mann durch das Inferno der Schlachten an der Seite des Königs gegangen. Sie prägten die ganze Bevölkerung endgültig. Ich wage zu sagen, dass erst jetzt der preußische Geist ganz da war. Wäre Preußen den Weg weitergegangen wie unter dem Soldatenkönig, würde Preußen nicht Preußen geworden sein. Ohne dieses Fegefeuer der Kriege kein Preußentum. Jetzt ist es soweit, den König Friedrich den Großen zu nennen. Das Jahr 59 sah ihn in einer verzweifelten Lage. Am 12. August wurde er bei Kunersdorf von Österreichern und Russen gestellt. Er schlug down, aber die Masse der Russen erdrückte das preußische Heer. Ein Rest der Armee unter General von Finck sollte ihnen in den Rücken fallen. Er versagte und wurde im sächsischen Maxen mit 11.000 Mann gefangen. Man fragt sich, was konnte jetzt eigentlich noch passieren? Schlimmes. England hatte in Amerika gesiegt, Preußen war nicht mehr vonnöten. Der englische Kanzler Pitt wurde entlassen und die Hilfe für Preußen eingestellt. Die Folgen waren katastrophal. Es bedeutete das Ende der Rekrutierungen, das Ende der Zivilverwaltung, alle Beamten waren ohne Gehälter. In dieser Lage griff Friedrich, den Großen wollen wir uns in diesem Augenblick schenken, zu einem dubiosen Mittel. Er gab Befehl, die preußischen Münzen nicht mehr rein silbern, sondern verfälscht zu prägen. Er wandte sich an drei Bankhäuser, die begierig zugriffen, Ephraim, Itzig und Isaac. Ein Konsortium von Millionären, zu dem noch Bernhard Friedländer und Liebmann Wolf Mayer gehörten. Ihre Adresse war natürlich nicht Kunersdorf oder Maxen, sondern Berlin-Mitte. Auf diese Weise kratzte der König noch einmal das Geld für 110.000 Rekruten zusammen, die die Werber aus aller Welt heranschleppten. 13 Pfennig pro Tag und Mann macht 14.000 Mark täglich. Eigentlich zum Fenster hinausgeworfen, denn die ganze Bande taugt nur, um sie dem Feind mal von Weitem zu zeigen. Mit diesem Haufen durchsetzt mit den alten Kämpen zog der König abermals los. Die Österreicher waren inzwischen wieder nach Schlesien spaziert. Loudon forderte Breslau zur Übergabe auf, aber General Graf Tauentzien widerstand. »Wenn sich Breslau nicht ergibt, werde ich nicht einmal die Leibesfrucht schonen. Nur zu, weder ich noch meine Soldaten sind schwanger.« Der preußische Vormarsch findet bei Liegnitz ein Ende. 90.000 Österreicher und 80.000 Russen warten bereits auf den König. 14. August 1760. Der König kennt die Stärke des Gegners, will aber trotzdem angreifen. Die Österreicher haben sich geteilt. Loudon und Daun liegen etwa 5 Kilometer voneinander entfernt. Der König hofft, mit beiden einzeln fertig werden zu können. Er legt sich nur in den Mantel gehüllt auf die Erde zum Schlafen. 4 Stunden. 15. August 1760. Es ist Nacht. Die Lagerfeuer, vom Feind einzusehen, brennen, aber das Feuer wird von ein paar Bauern wachgehalten. Die Truppe ist heimlich abmarschiert und packt Loudon völlig überraschend von der Flanke. Um 5 Uhr morgens ist Loudon geschlagen. Daun hat von der Schlacht überhaupt nichts bemerkt. Es ist fast nicht zu glauben. Die Preußen haben so lautlos wie möglich gearbeitet, aber die Schüsse müssen doch gehört worden sein. Daun erwacht, Panik bricht aus, sein Armeeteil flieht, er reißt die Russen mit. Die Schlacht ist gewonnen. 2. Oktober 1760. Der König hat die Absicht, in Sachsen zu überwintern. Dazu muss er aber erst Daun verjagen, der bei Torgau sitzt. Die Armee zieht langsam und müde südwärts. 3. November 1760. Die preußische Armee hat die österreichischen Stellungen erreicht. Sie scheinen uneinnehmbar. Vor allem mit Artillerie ist Daun gesegnet. Der König entschließt sich, seine Truppen zu teilen. Er will den Feind umgehen, um an die Höhen heranzukommen. Gleichzeitig soll General von Zieten vom Fuß des Hügels her angreifen. Es ist Nacht, kalt und ein scharfer Schneesturm hat eingesetzt. Die Umgehung verzögert sich etwas. Es ist 2 Uhr mittags, als der König endlich angreifen kann. Die österreichische Artillerie ist mörderisch, die Truppen kommen nicht vorwärts. Der König steht selbst mitten im Kampfgetümmel. Wieder werden ihm 3 Pferde unter dem Leib weggeschossen, eine Kartätsche wirft ihn aus dem Sattel, er bleibt einen Augenblick besinnungslos liegen, springt dann aber von selbst wieder aufs Pferd. Von Zieten ist nichts zu sehen und zu hören. Kein Zweifel, die Schlacht ist verloren. Der König befiehlt sich zurückzuziehen. Auch Daun hält den Kampf für beendet. Er lässt biwakieren und übergibt den Oberbefehl. Er ist verwundet. Er diktiert noch schnell die Siegesbotschaft für Wien und reitet dann davon. Inzwischen ist es Abend. Hans-Joachim von Zieten wartet immer noch auf den Befehl einzugreifen. Den Befehl hat er längst. Schließlich ringt er sich zum Angriff durch und stürmt nachts die Höhen. Er trifft auf die völlig perplexen Österreicher und sprengt die ganze Armee. Daun muss seiner Siegesnachricht eine 2. nachjagen, die Preußen haben gesiegt. Eine Erklärung weiß er nicht, er schreibt, Gott hat es wohl so haben wollen, sonst ist es unverständlich. Friedrich war nicht weniger verblüfft. Kein Zweifel, die Trottlichkeit Zietens, der zwar über alles Lob tapfer, aber sonst kein großes Licht war, hatte dem König die Schlacht gerettet. Friedrich dankte es ihm sein Leben lang. Übrigens gab es nicht viel Grund zum Jubeln. Schlesien steckte wieder voller Österreicher und außer Daun gab es noch den weit fähigeren Loudon. Und es gab die Russen, die sich ebenfalls in Schlesien tummelten. Als das neue Jahr kam, besaß Friedrich noch 60.000 Mann, die Hälfte davon Fremde. Seine Spannkraft ging dem Ende zu. Er war krank und elend. Er aß kaum noch etwas. Er konnte es nicht bei sich behalten und spuckte Blut. Reiten war ihm eine Qual, er litt an beiden Beinen an Arthritis. Im Frühjahr marschierte er nach Schlesien, aber einen Angriff wagte er nicht. Er befestigte ein starkes Lager bei Bunzelwitz und harrte der Dinge, die da kommen würden. Der Gegner war nicht weniger zermürbt. Es war, um einen Begriff aus der Welt des Schachspiels zu übernehmen, eigentlich eine Pattstellung. Die Königsfigur kann nicht geschlagen werden, aber sie ist eingeklemmt und kann nicht mehr ziehen. Hier plötzlich kam die große Wende. Die Zarin Elisabeth starb. Der neue Zar, Peter III., war ein leidenschaftlicher Bewunderer Friedrichs. Er bot ihm sofort den Frieden an. »Ich wäre lieber preußischer General als russischer Zar« und schlug ihm vor, an seiner Seite zu kämpfen. Wien war fassungslos. Noch einmal bekam Maria Theresia Auftrieb, als die Nachricht von der Ermordung Peters eintraf und seine Gemahlin Katharina sich resolut auf den Thron setzte. Was würde sie machen? Auch Friedrich der Große wusste es nicht. Er hatte sie zwar nie Unterrock genannt, aber Katharina war eine kühl überlegende Frau und Ostpreußen eine große Verlockung. Um sie auf keine dummen Gedanken kommen zu lassen, entschloss sich der König, noch einmal ein Exempel zu statuieren. Wollte Gott, dass es glückte. Der geeignete Mann war zur Hand, der leidgewohnte Daun. Er saß in Mittelschlesien auf den Höhen von Burkersdorf. Friedrich, diese Österreicher scheinen ihre Heimat im Kaukasus zu haben. Sobald sie einen Berg sehen, müssen sie rauf. Der König griff ihn mit einer Strategie wie in seinen schönsten Tagen an und schlug ihn. Das Schicksal, dem er auf diese Weise noch einmal auf die Finger geklopft hatte, wandte sich nun endgültig, die russischen Truppen zogen ab, Maria Theresia bot den Frieden an, Friedrich der Große zierte sich noch ein bisschen und ließ sich den Friedensentwurf erst einmal ins Französische übersetzen, so miserabel verstand er Österreichisch. Dann war es soweit. Am 15. Februar 1763 unterzeichneten Preußen, Sachsen und Österreich den Hubertusburger Frieden. Ein alter Mann von 51 Jahren kehrte heim. mit ihm die Tausenden alter Männer, auch wenn sie noch jung an Jahren waren. Darunter die Einbeinigen, die Hinkenden, die Einarmigen, die Krummen und alle arm wie Kirchenmäuse. Der neue Alltag begann, als lägen nicht 7 Jahre dazwischen. Das erste, was Friedrich verfügte, war die Verteilung aller Militärpferde an kriegsgeschädigte Bauern. Dann ließ er die Magazinvorräte an die Bedürftigen austeilen und schließlich leerte er die Kriegskasse zum Wiederaufbau des Landes aus. Es waren zwar die miserablen Taler aus dem Friedrich in Ephraim, aber es war immerhin Geld. Als die herbeizitierten Landräte anfangen wollten, ihre wohlpräparierten Reden zu verlesen, fuhr er sie an: »Haltet den Mund, bis übermorgen wünsche ich eine genaue Aufstellung über den Bestand an Pferden, Ochsen, Kühen, Schafen, Brotgetreide, Kartoffeln und Sommersaat. Verlieren Sie keine Zeit, au revoir.« Das große Flattern begann. Schwierig war auch die Lage der Kaufmannschaft. Viele Firmen waren im Kriege bankrott gegangen. Der Auslandshandel lag vollständig danieder. Man verlangte draußen den dreifachen und vierfachen Preis, wenn die Händler mit Ephraim-Talern bezahlen wollten. Gutes Geld hatte der König nicht. Er untersagte die Einfuhr von Waren, die ebenso gut im Lande hergestellt werden konnten. Er gab Beihilfen für neue Fabriken. In den Seidenfabriken brachte er 7.000 entlassene Soldaten unter, in den Wollwebereien 13.000. Hier kommt mir ein Gedanke, der mir nicht abwegig scheint. Die Nachwelt hat Friedrich stets vorgeworfen, dass er nur Adlige zu Offizieren machte. Jedoch könnte die Überlegung eine Rolle gespielt haben, dass nach Beendigung eines Krieges die entlassene Truppe arbeitslos, brotlos war. Soldaten konnte man als Arbeiter unterbringen, einen Oberst schwer. Die Adligen jedoch besaßen fast alle Höfe und Güter und konnten sorgloser ihren Abschied nehmen. Zu viele Dokumente sprechen gegen eine blinde Verherrlichung des Adels. »Haben Tugend und Talente Vorfahren nötig?«, schrieb er an seinen Bruder. »Alle Menschen, von denen die Erde wimmelt, sind Kinder eines Vaters, und trotz allen Hochmuts, den euer Rang euch gibt, sind sie von eurem Blut.« Um dem Handel zu helfen, verfiel er auf eine damals sensationelle Idee. Er gründete eine königliche Bank. Der Erfolg war überraschend. Nicht nur Unternehmer, auch kleine Sparer vertrauten ihr Geld der neuen Staatsbank an. Waisen- und Kindergelder, deren Hinterlegung bisher 1% Verwaltungsgebühr gekostet hatte, wechselten zur königlichen Bank, die keine Abgabe verlangte, sondern noch mit 3% verzinste. Geld musste hereinkommen. Ostpreußen musste aufgebaut werden, Kanäle sollten entstehen, Land erschlossen, 100.000 Morgen Moor urbar gemacht, 900 neue Dörfer gesiedelt werden. Bei den Steuern müssen Billigkeit und Menschenfreundlichkeit mitsprechen. Wer nur 100 Taler im Jahr zu verzehren hat, soll nicht mehr als 2 abgeben. Wer aber 1.000 hat, kann gut 100 zahlen. Geld. Er kam auf eine zweite, nicht weniger originelle Idee. Er rief die erste Klassenlotterie der Welt ins Leben. Wie sich seine Gedanken 7 Jahre lang nur um Krieg und Schlachten gedreht hatten, so drehten sie sich jetzt beständig um Geld, nicht für sich. Er lebte bescheiden. Als ihm nach einem Gastmahl die Rechnung zum Abzeichnen vorgelegt wurde, schrieb er an den Rand 25 Taler und 10 Groschen, Fragezeichen, gestohlen, Ausrufezeichen. Ungefähr 100 Austern sind auf dem Tisch gewesen, kostet 4 Taler, die Kuchen 2 Taler, Quappenleber 1 Taler, der Fisch 2 Taler, die Süßigkeiten auf Russisch 2 Taler, macht 11 Taler, das Übrige gestohlen. Da ein Essen mehr heute gewesen, Hering und Erbsen, kann 1 Taler kosten, also was über 12 Taler ist, impertinent gestohlen, Friedrich. Natürlich zahlte er die 25 Taler, die Schimpfkanonade genügte ihm. Nach solch gespieltem Zorn konnte er sich gelassen umdrehen und eine Arie zu Grauns neuer Oper komponieren oder der Tänzerin Barberina ein freundliches Billettchen schreiben und ihr huldigen, indem er sie mit seiner wackligen, 30 Jahre alten Kutsche abholen ließ. Die Toleranz des Königs machte das Leben angenehm. Man konnte Mohammedaner sein und seinen Gebetsteppich ungehindert auf dem Alexanderplatz ausbreiten und sich niederlassen. Man konnte sich beschneiden lassen und auch einen Fez tragen. Immer, sofern man ein freier Mensch war, und das waren alle Untertanen, seit 1763, als Friedrich als erster Souverän der Welt die Leibeigenschaft in allen königlichen sowie adligen und Staatseigentumsdörfern abschaffte. Natürlich im fernen Ostpreußen, beim Deibel auf der Renn, bekam ein aufsässiger Knecht immer noch seine herzerweichenden Prügel. So schnell ging das nicht mit den Gesetzen. Das Leben in den kleinen Städten und Dörfern war recht armselig, aber wo auf der Erde nicht? Von der weiten Welt hörte man nur aus den Gazetten, die nicht geniert waren und auch kein Blatt vor den Mund nahmen. Der Alltag war monoton, das bisschen Glück und Freude musste am häuslichen Herd fabriziert werden. Das ist nicht das Schlechteste. Jedenfalls gesünder, als es geliefert zu bekommen. Handgemachtes Glück ist am bekömmlichsten. Man hatte ein Dach über dem Kopf, man arbeitete, man hatte seine Pellkartoffeln mit Speckstippe, ein feines Essen, und sonntags gab es Bohnen mit Hammelfleisch. Wilhelm liebte seine Marie und zog die Mütze, wenn der einbeinige Veteran vorüberhumpelte. Wilhelm trug seine neue Bunthose und ein Hemd mit roter Weste, Mariechen einen groben Rock bis zur Wade, eine hochgekrempelte Bluse und ein enges Mieder. Und der alte Mollwitz-Kämpfer hatte noch seine Montur an. Die meisten entlassenen Soldaten trugen sie in Ermangelung von etwas Besserem weiter. Auf einen Ausländer muss es den Eindruck gemacht haben, als stünde Preußen ständig unter Waffen. Manchmal kam eine verstaubte Kutsche mit Reisenden aus Berlin durch. Das war der Augenblick, wo der Invalide salutierte. Ach, Berlin, wo der König wohnte. Er wohnte dort gar nicht, er verabscheute es. Wo sein Sanssouci stand, beinahe. Wo die Königin weilte, nie. Wo man zu Mittag aß, gewiss schier Butter aß. Ja, da pulste das Leben. Sie hatten keine Ahnung, wie es in Paris, in London, in Venedig zuging. Es war Rokoko-Zeit. Ach, Berlin, es war so harmlos. Man hatte seine kleinen Vergnügungen, Ressourcen, Hausbälle, Musikabende, Landpartien und die damals sehr beliebten Picknicks. Alles strebte, sich wohl situiert, besser situiert zu zeigen, als man war. In der Belle Etage zu wohnen, möglichst mit einem Berliner Zimmer, jener großen, dunklen, unnützen Höhle, die bis in die heutige Zeit ihr gespenstisches Dasein führt. Dort tanzte man. Von den Möbeln karrte man alles, was aus der Zeit des Soldatenkönigs stammte, zum Trödler und schaffte sich, man sah auf Sanssouci, die zerbrechlichen Französischen an. Die Töchterchen mussten singen, auch wenn sie keine Nachtigallen waren. Man krächzte zusammen mit dem Herrn Vetter die Arien aus Opern von Graun, Gluck und Händel. Oder, wenn man ganz modern war, vom jungen Mozart nach den Klängen des Klaviers, das die Mama bearbeitete. Übrigens meistens ungewöhnlich gut. Oma und Tante nippten an einem Tässchen echten Kaffees, der teuer und limitiert war. Papa und Onkel Josef, der mit seinen 2 Zentnern nur auf der Kante des neuen Sofas zu sitzen wagte, nahmen von Zeit zu Zeit eine Prise und niesten in das Pianissimo. Dazu zogen sie ihr feines Taschentuch aus dem Rockschoß, um nicht so ferklich auszusehen wie ihr König. Sie hatten die Beine übereinander geschlagen, was damals sehr leger war, und zeigten stolz ihre elfenbeinfarbenen, seidenen Kniehosen und die Schnallenschuhe. Für später hatten beide noch eine kleine, diskrete Verabredung. Fröhliche Freizügigkeit machte sich breit. Die Mädchen poussierten nach Strich und Faden, denn die jungen Männer waren rar. Die Dame des Hauses ließ sich anbeten und Billettchen schreiben, am liebsten auf Französisch. Die Flotten unter den älteren Herren besuchten, wenn dem Einzelnen die Courage fehlte, zu zweit und zu dritt eines der vergnüglichen Häuser, auf Deutsch Bordelle, die unter Friedrich dem Großen ein solides Dasein führten. Dorthin war auch der Papa mit Onkel Josef unterwegs. In einem zeitgenössischen Bericht heißt es, Madame Schubitz als eine der erstklassigen Kaffeeschenkerinnen Berlins bekannt, zum Beispiel hat sich über die niedrige Klasse der Kupplerinnen hinausgeschwungen, Mädchen von feinerer Lebensart zu sich genommen und einen gewissen gesitteten Ton in ihrem Hause eingeführt, das einer kleinen Feenhütte gleicht und mit kostbaren Mobilien und Trumeaus ausgeziert ist. Sie hat es so weit gebracht, dass sie ihre eigene Equipage mit ihrem Namenszug hat und einen Kutscher in Livree und ihre eigene Loge in dem Komödienhaus hält. Finanzmäßig genommen ist diese Frau in einer großen Residenzstadt kein Übel. Einmal Berlin zu besuchen, das war natürlich für die Herren und Damen aus Stallupönen und Tangermünde der Traum. Berlin hatte damals schon 19 Gasthöfe erster Klasse. Ein Zimmer vorne raus, sehr vornehm, heute der Schrecken jedes Gastes, kostete einen Taler. Hinten raus 12 Groschen. Ein Mittagessen mit 5 Gängen kostete 16 Groschen. Allerhand Geld. Naja, es war eben Berlin. Ärmere Reisende konnten in Schlafstellen für 6 Groschen übernachten und für 3 Groschen zum Mittagessen. Kannte der König das Berliner Leben? Natürlich. Bestimmt hatte er auch von Madame Schubitz gehört und wird wie üblich seine bissigen Bemerkungen gemacht haben. Solange pünktlich Steuern gezahlt wurden, durfte sie getrost in einer Loge sitzen. Er selbst saß bei einer Opernaufführung auf einem Stühlchen hinter dem Dirigenten und schaute ihm zur Kontrolle in die Partitur. Er war wirklich der Schrecken für alle, auf die sein Auge wohlwollend fiel. Es waren Friedensjahre. Wer weiß, wie lange. Sollte Berlin leben, wie es wollte. Seine Polizeibeamten sorgten dafür, dass keine Skandale entstanden. Was ihm in Berlin recht war, wäre ihm in den kleinen Städten und Dörfern nicht recht gewesen. Er hielt von Berlin sowieso nicht viel. Preußen lag für ihn draußen. Und so ist es eigentlich auch immer gewesen. »1772. Friedrich der Große war 60 Jahre alt, kriegsmüde, kränklich, gichtig, trat ein Ereignis ein, das alle Historiker, die in sein wollen, als Schandfleck für Preußen bezeichnen. Die berühmt-berüchtigte Teilung Polens. 3 Staaten, Österreich, Russland und Preußen, teilten sich die Beute.« Nicht wahr, Sie werden nicht übermäßig erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass von dem Schandfleck für Preußen nichts übrig bleibt, sobald man in der Geschichte nachblättert. Dazu müssen Sie etwas, nicht viel Geduld aufbringen. Friedrich der Große brachte Sie auch auf. Im Jahre 1740, in dem Friedrich zur Regierung kam, hatte der polnische nationale König Stanislaus Leszczynski Preußen die Provinz Westpolen, das spätere Westpreußen, angeboten. Das geschah aus freien Stücken und war nicht so ungewöhnlich für polnische Verhältnisse. In Polen verscherbelte man in finanziellen Nöten oft Land. Diesmal sollte der Entgelt aber kein silberner Vitaminstoß sein, sondern ein harmloses kleines Bündnis zwischen Preußen und Polen. Preußen lehnte ab, nicht aus Zartgefühl, sondern weil Russland mit den Augen rollte. Warum rollte es? Weil es, das ist geschichtlich, Appetit auf ganz Polen hatte. Um das zu verstehen, muss man die Verhältnisse im damaligen Polen kennen. Es war eigentlich kein Staatsgebilde, sondern eine Art Wildfreigehege, in dem es etwa 30 Zwölfänder gab, die schalteten und walteten, wie es ihre Geweihe erlaubten. Diese 30 altadligen Familien besaßen ungeheure Ländereien und sämtliche Lebewesen, die auf ihrem Boden lebten. Wenn diese Lebewesen zufällig auch adlig waren, halb Polen war adlig, so änderte das nichts daran. Der Herr Baron konnte Prügel beziehen, dass die Schwarte knackte. Er konnte auch ganz verschwinden, es gab keinen höheren Richter als den Zwölfender. Das Volk ging in Lumpen, die Landleute schliefen auf Stroh und hausten in Holz- und Lehmhütten mit dem Vieh unter einem Dach. Sie waren unterernährt und krank, Ärzte gab es nur in wenigen Städten, die Städte selbst verdienten, außer Warschau, Krakau und Gnesen, den Namen nicht. Geld kursierte überhaupt nicht, man tauschte. Nur die Zwölfänder lebten, sofern sie sich nicht gelegentlich gegenseitig auszurotten versuchten, in Saus und Braus. Aus dieser Zeit stammt das Wort von der polnischen Wirtschaft. 1763 war der letzte polnische König gestorben. Der traditionelle Reichstag regierte pro forma, war aber nichts anderes als ein Familientreffen des Hochadels. Ein gefundenes Fressen für Russland, wobei der Witz darin liegt, dass es in der russischen Provinz kaum anders aussah. Zarin Katharina hatte es dringend nötig, ihrem Volk etwas Baldrian zu verabreichen. Erstens hatte der Siebenjährige Krieg nichts als Tote gebracht, zweitens musste sie vergessen machen, dass sie keine Russin, sondern gebürtige Deutsche war, und drittens sorgte sie sich um die griechisch-orthodoxen Minderheiten, die ebenso wie die protestantischen in dem düster katholischen Polen verfolgt wurden und ihres Lebens nicht sicher waren. Katharina wünschte ihren Günstling am Hofe, den liebesstarken Stanislaw Piniatkowski, als neuen polnischen König zu lancieren. Auf diesem Umweg ließ sich Polen russifizieren. Herr Poniatkowski, er gehörte nicht zu den zwölf Ändern, er war gewissermaßen Auslandspole. Poniatkowski war streng römisch-katholisch, aber russlandhörig, also vorzüglich geeignet. Er sollte vor allem die griechisch-orthodoxen Polen schützen. Es ist kaum zu glauben, aber an diesem Nachsatz scheiterte zunächst seine Kandidatur. So streng waren dort die Bräuche und sind es heute noch. Zarin Katharina musste also mit Brachialgewalt vorgehen, aber wie? Weder Preußen noch Österreich würden dabei friedlich zusehen. Man musste sich also verbünden. Mit wem? Mit Österreich? Die Gefahr, dass Österreichs Macht wuchs und es wieder Appetit auf Schlesien bekam, würde sofort die Preußen auf den Plan rufen. Auch war Maria Theresia zu fanatisch katholisch, als dass sie mit der Gleichsetzung der griechisch-orthodoxen Abtrünnigen einverstanden gewesen wäre. Mit Preußen verbünden, das riefe Österreich auf den Plan. Und so, meine Freunde, kam in Petersburg die famose Idee zustande, niemanden zu erzürnen, sondern alle für ihr Stillhalten zu belohnen. Zarin Katharina und ihr Ex-Geliebter Poniatkowski versprachen Friedrich Westpolen, jenes Westpolen, das er 1740 sowieso hätte haben können, und den Österreichern das zehnmal so große Galizien. Im Osten schnitt sich Russland ein Stück ab. Zum Vergleich, 600.000 ehemalige polnische Untertanen, darunter schon zahlreiche Deutsche, wurden preußisch, 2 Millionen russisch, 3 Millionen österreichisch. Das also ist der Schandfleck. Was hätte Friedrich machen sollen? Verzichten? Dann hätte Russland sich Westpolen genommen und sich zwischen Ostpreußen und Brandenburg geschoben. Hätte er das tun sollen, nur um zu verhindern, dass 200 Jahre später ein paar Moralapostel von Schandfleck sprechen? Prophetisch schrieb Friedrich II. Einmal an seinen Bruder: Russland ist eine gewaltige Macht, die eines Tages ganz Europa erzittern lassen wird. Der polnische Reichstag, in dem ja nur die Hirsche saßen, wurde von Katharina mit 3 Millionen Rubel bestochen und erhob Stanislaw Poniatowski zum König. Der alte Fritz lachte, Maria Theresia weinte, Friedrich, sie weinte, aber nahm, Katharina rieb sich die diamantenblitzenden Händchen, die Hirsche steckten die Rubel ein und die 600.000 Polen dankten Gott, preußisch zu werden. Zur Feier des Tages aßen sie 2 ganze Laibe echten Roggenbrotes auf, wie sie sie seit Jahren nicht mehr auf einem Haufen gesehen hatten. Dann kehrten sie das faulige Stroh auf die Gasse und schütteten Frisches auf. Zu mehr reichte es einstweilen nicht, denn Friedrich der Große konnte zwar hexen, aber, wie es so schön heißt, nur langsam. Jahr für Jahr bereiste der König nun das neue Gebiet. Die Bevölkerung war zum Erbarmen arm, das Land selbst herrlich. Um im Ausland keinen Neid zu erregen, jammerte und stöhnte der König und nannte Westpreußen eine Sandwüste, in der es nur Flöhe und Juden gäbe. Ehe er an die Ansiedlung von Deutschen, an den Aufbau der Städtchen und den Bau des Bromberger Brahe-Kanals zwischen Weichsel und Oder ging, schuf er erst einmal Ordnung. Er hob die tief eingewurzelte Leibeigenschaft auf, gab den Bauern Land, befahl die unparteiische, gleiche Behandlung von Deutschen, Polen, Katholiken und Protestanten ohne Ansehen der Person und ordnete an, dass alle städtischen Beamten und Dorfschullehrer Polnisch zu lernen hatten. Die einfachen Polen erlebten zum ersten Mal Schulunterricht, den der Reichstag summarisch verboten hatte, um das Volk tump zu halten. Daraufhin genehmigten sie sich, als sie ihren Namen schreiben konnten, noch einmal einen Wecken Brot, um zu feiern. Schon zu Lebzeiten war der König eine Legende geworden. Möchten Sie ihn sehen, wie Fontane einen Zeitgenossen ihn schildern lässt? Was er dem Volke war, das ließ sich erkennen, wenn er, von der großen Revue kommend, seiner Schwester, der alten Prinzess Amalie, die er oft das ganze Jahr nicht sah, seinen regelmäßigen Herbstbesuch machte. Ich sehe ihn vor mir wie heut. Er trug einen dreieckigen Montierungshut, die weiße Generalsfeder war zerrissen und schmutzig, der Rock alt und bestaubt, die Weste voll Tabak, die schwarzen Samthosen abgetragen und rot verschossen. Hinter ihm General und Adjutanten, so ritt er auf seinem Schimmel, dem Condé, durch das Hallische Tor über das Rondell in die Wilhelmstraße ein, die gedrückt voller Menschen stand, alle Häupter entblößt, überall das tiefste Schweigen. Er grüßte fortwährend vom Tor bis zur Kochstraße wohl 200 Mal, dann bog er in den Hof des Palais ein und wurde von der alten Prinzessin an den Stufen der Vortreppe empfangen. Er begrüßte sie, bot ihr den Arm und die großen Flügeltüren schlossen sich wieder. Alles wie eine Erscheinung. Nur die Menge stand noch entblößten Hauptes da, die Augen auf das Portal gerichtet. Und doch war nichts geschehen. Keine Pracht, keine Kanonenschüsse, kein Trommeln und Pfeifen, nur ein 73-jähriger Mann, schlecht gekleidet, staubbedeckt, kehrte von seinem mühsamen Tagewerk zurück. Aber jeder wusste, dass dieses Tagewerk seit 45 Jahren keinen Tag versäumt worden war. Bewunderung, Ehrfurcht, Stolz, Vertrauen regte sich in jedes einzelnen Brust, sobald sie dieses Mannes der Pflicht und der Arbeit ansichtig wurden. Unter den letzten, die den König besuchten, war Graf Mirabeau, ein Mann der neuen Zeit, der spätere französische Revolutionär. »Ich war«, schrieb er, »fast eine Stunde beim König. Welch ein erschütternder Anblick, einen großen Mann leiden zu sehen. Ich war ergriffen. In der langen Reihe von Menschen, denen ich begegnet bin, hat mich nichts so ergriffen wie dieser Mann. Dieser Ausnahmemensch wird bis zuletzt Herrscher sein.« Der Herrscher hatte innerlich den Titel längst abgelegt und war nur noch ein Mensch, alt und müde. Alt und krank und einsam, das ist schlimm. Schlimm die Stille, die um einen herrscht, aus der kein Echo kommt. Alles, was man denkt und woran man sich erinnert, ist Vergangenheit. Sogar die Gegenwart ist es schon. Man lebt allein im Weltall. Adolf Menzel hat ihn gezeichnet. Wie er verlassen auf der Terrasse von Sanssouci sitzt, den Mantel fröstelnd um die Schultern geschlagen, in Gedanken versunken, eine winzige Gestalt vor dem prunkvollen Schloss. Die Glut der Jugend ist erloschen. An die hochfliegenden Ideen kann man sich kaum noch erinnern. Das Herz schlägt noch, aber es schlägt für nichts mehr. Es ist niemand da, den man fragen könnte, wo die Jahre geblieben sind. Niemand, der einem sagt, es war gut. Es war alles gut so, wir danken dir. War alles gut? Hat er alles richtig gemacht? Ist Preußen groß? Ist es jetzt ein Vaterland für alle Ewigkeit? Sind die Toten nicht vergeblich geopfert? Hat er die Wunden heilen können? Niemand da, der antwortet. Er ist allein. Sprich nicht vor dich hin, König Friedrich. Die Diener hören zu und könnten lächeln. Sprich zu deinen Windspielen, deinen letzten Freunden. Das darf man, um sich zu schämen. Frage sie, ob sie dich lieben. Frage sie, ob sie dir treu sind. Frage sie auch ruhig, ob du damals in der Schlacht von Kunersdorf oder Hochkirch oder irgendwann eine Schuld hattest. Vor allem aber frage sie immer wieder, ob sie dich lieben. Denn Liebe hast du nie kennengelernt. Ein Leben ohne Liebe ist sehr schwer. Ist es sehr schwer gewesen? Ja, sehr schwer. Es war alles sehr schwer, Vater. Und dein Schurke hat viel gelitten. Aber bald ist es vorbei. Im August 1786 starb der alte Fritz, den alle die, denen er auf die Zehen getreten hatte, den bösen Fritz nannten. Seine letzten Worte waren »La montagne est passée, nous irons mieux«. Ich kann sie übersetzen, aber ich begreife sie nicht ganz. Bitte schreiben Sie mir nicht, um mir zu sagen, er habe gemeint, ihm ginge es jetzt besser. Er hat gewusst, dass er sterben würde. Meinte er dies? Das war das Langenmüller Audiobook »Sprechen wir über Preußen« von Joachim Fernau, Teil 2. Gesprochen von Dieter Mann. Abschließend möchten wir Sie noch auf weitere Hörbücher aufmerksam machen. Ein Gesamtverzeichnis der Langenmüller Audiobooks können Sie anfordern bei Buchverlage Langenmüller Herbig, Thomas Wimmering 11 in 80539 München. Hören Sie nun noch einen Auszug aus dem Langenmüller Audiobook »Solange wir zu zweit sind« von Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen. Obgleich ich dich, lieber Bruder, durch meine vielen Briefe zu belästigen fürchte, kann ich doch nicht auf die große Freude verzichten, dich meiner innigen Liebe zu versichern. Schreibe es also dem Übermaß meiner Freundschaft zu, wenn ich dir zur Last falle, denn mein übervolles Herz kann unmöglich schweigen. Wir haben bisher ein Fest nach dem anderen gehabt. Ich kann mir das freilich nicht zunutze machen, denn ich bin immer noch leidend und kann nicht tanzen. Ruppin, 30. Juni 1732. Liebste Schwester, soll man denn stets in Angst und Sorge um dich leben? Und kann ich denn nie ein paar Tage der schrecklichen Herzensangst befreit werden? Lieber Gott, man sagte mir eben, du hättest die Reise nach Berlin antreten wollen und eine Stunde von Bayreuth wäre dir so schlecht geworden, dass du umkehren musstest. Denke daran, liebe Schwester, dass ich tausendmal stürbe, wenn ich annehmen müsste, dass dir etwas zustieße. Ich will Himmel und Erde in Bewegung setzen, um zu dir zu kommen. Bayreuth, 12. Juli. Ich bereite mich auf meine Niederkunft vor. Nächste Woche gehe ich nach meiner neuen Herrschaft, wo ich eine Weile bleiben will, um mich wohl oder übel zu zerstreuen und die traurigen Gedanken loszuwerden, auf die ich durch die Verschiebung unseres Wiedersehens komme. Ich habe meinen kleinen Geigenspieler mit. Ich wünsche, du könntest ihn spielen hören. Er leistet auf seinem Instrument mehr als Quanz auf seiner Flöte. Gesundheitlich geht es mir etwas besser, aber ich vertrage die Luft der Stadt schlecht. 28. August. Da ich Herrn von Voigt mit der Nachricht von meiner Entbindung nach Berlin sende, möchte ich bei dieser Gelegenheit nicht verfehlen, dich all meiner Liebe und Anhänglichkeit zu versichern. Ich hoffe, du machst dem Erbprinzen und mir die Ehre, die Patenschaft bei dem erwarteten Kinde anzunehmen, das ich im Voraus mit deinen schönen Eigenschaften begabe. Mit einem solchen Paten muss es ja glücklich werden. Und hier noch ein Auszug aus dem Langenmüller Audiobook »Die philosophische Hintertreppe 2« von Wilhelm Weischedel, gesprochen von Jo Brauner. Aristoteles oder der Philosoph als Mann von Welt. Aristoteles, neben Platon der größte unter den griechischen Philosophen, wird im Jahre 384 oder 383 vor Christus geboren, und zwar in Stagira. Man pflegt ihn deshalb den Stagiriten zu nennen. Er unterscheidet sich darin von Platon, dass er keinem aristokratischen Geschlecht angehört. Aber er ist nun doch auch kein Irgendwer, sondern ein Mann aus gutbürgerlichem Hause, Sohn eines Arztes, der immerhin den Titel eines Leibarztes des Königs von Makedonien trägt. Nichts liegt näher, als dass Aristoteles die Praxis seines Vaters übernommen hätte, zu der er auch die Ausübung des Apothekergewerbes, das Pillendrehen, wie es antike Gewährsmänner nennen, gehört. Aristoteles aber will lieber nach Athen gehen. Die Familie lässt ihn denn auch ziehen, nicht ohne vorher das Orakel befragt zu haben, was er denn dort tun solle, und die göttliche Antwort erhalten zu haben, er solle Philosophie studieren. Nicht auszudenken, wie die abendländische Geistesgeschichte sich entwickelt hätte, wenn das Orakel anders gesprochen hätte. Der Vater, vermöglich wie er ist, stattet den Sohn für sein Studium tüchtig aus. Aristoteles legt übrigens zeitlebens Wert auf eine bequeme Lebensführung, auf ausreichende Bedienung, auf soliden Hausrat und auf gute Verpflegung, und dies obgleich er Philosoph wird. Sein Zeitgenosse Diogenes, derselbe, der dadurch berühmt wird, dass er statt eines Hauses eine Tonne bewohnt, erscheint ihm alles andere als vorbildlich. Denn zur Glückseligkeit gehöre auch, schreibt er später, dass man ausreichenden Anteil an den Gütern dieser Welt habe.